Karl Alexander hatte den behäbigen Georg Bernhard Bilfinger, den Philosophen und Physiker, ins Kabinett berufen, weil er sich von dem zuverlässigen Mathematiker und Festungsbauer Hilfe und Unterstützung versprach. Der offene Mann mit dem fleischigen, energischen Gesicht war zudem überall beliebt. Die Versammlung wartete sehr lange, eine Stunde fast über die angesetzte Zeit. Schwitzend in dem überheizten Saal, knurrend, finster, traten die Repräsentanten des Volkes von einem Fuß auf den anderen. Auch die Minister begannen, unruhig zu werden. Dass der Herzog vom ersten Augenblick an das Parlament dergestalt brüskierte, kam unerwartet. War es Absicht? Laune? Zufall? Vergesslichkeit? Nur einer wusste es. Süß stand, lächelte, kostete den seltsamen Triumph, den sich Karl Alexander ausgedacht, verstehend, genießerisch mit. Die Landschaft hatte mit dem Bruder des neuen Herzogs, dem protestantischen laschen Prinzen Heinrich Friedrich, gezettelt, wollte ihn zum Regenten, statt des katholischen Karl Alexander. Gut, mochten sie sich jetzt die Beine in den Bauch warten, dieweilen er sich mit der Freundin seines Bruders, dem sanften, dunkelblonden, ruhevollen Geschöpf, vergnügte. Die Verfassungsakte wurde vorgelesen, die der Herzog beschwören musste, was er mit gelangweilter, gleichgültiger Miene tat. Ich konfirmiere und bestätige bei meinem fürstlich wahren Wort mit gutem, reifem Vorbedacht und aus freiwilligem Herzen. Der Akte beigefügt waren auch jene Bestätigungen und Versicherungen, die Karl Alexander noch als Prinz abgegeben hatte, dass er die protestantische Religion nicht antasten werde, dass er die Privilegien der Landschaft achten und hilfreich unterstützen werde. Als er den Text dieser Dokumente hörte, war er verärgert und musste an sich halten, um nicht reinzufahren. Und die Abgeordneten hatten den Eindruck gewonnen, der neue Herzog habe sie nicht nur aus boshafter Willkür warten lassen wie lumpige Bettler. Sie waren besorgt um ihre Macht. O Freiheit, schöne Freiheit. Man wird nur hart um sie kämpfen müssen. Man wird viel Ärger und Verdruss haben wegen unserer angestammten Rechte. Karl Alexander, nachdem die Abgeordneten fort waren, streckte sich, warf sich in einen Sessel, war vergnügt. Hab's denn aber gebe, wie sie Wechschläge sind. Die Schwänzeizoge. Es war ein guter Tag, wenn es recht bedenk. Erst mein Bruder, dem sanften Heinrich Friedrich, eins versetzt. Dem Duckmeiser, dem Aufmucker. Und jetzt das freche, filzige, schwitzende Pöbelpack heimgeschickt, begosse, würgend an dem hintergefressenen Verdruss. Ich will dir und mir helfen. Also hat unser Herr und Landesvater gesprochen. Und es soll ein jeder hier vernehmen, was unser Herzog seinem Volk weiter durch mich, seinen Herold, verkünden lässt. Hört und bedenkt es. Ich werde mich durch keine Mühe und Schwierigkeit abhalten lassen, spricht der Herzog, von dem, was zu wahrer Aufnahme und Flor des Herzogtums gereichen wird. Ich werde sorgen, dass in allen Stücken ohne Schleich, Intrigen und Verwicklungen nach der altberühmten württembergischen Treue und Redlichkeit gehandelt wird. Wer immer eine Beschwerde in solchen Stücken gegen einen Beamten hat oder sonst in diesem Beruf ein Anliegen, möge es umständlich zu Papier bringen und mir, dem Herzog, zu eigenen Händen zukommen lassen. Also spricht der Herzog durch meinen, seines Herolds Mund. Das Bild Karl Alexanders, wie er Belgrad erstürmt mit seinen Axtmännern, ging reißend ab. Und als gar ein Reskript das Niederknien der Supplikanten vor dem Herzog verbot, denn nur Gott gebühre solche Ehrerweisung, da musste Süß eine neue, riesige Auflage drucken lassen. Und es gab kein Bürger- und kein Bauernhaus im Herzogtum, darin das Bild nicht am besten Platze hing. Und die Herren vom Parlament machten scheele Gesichter. Der geheime Finanzrat Süß hielt indessen Konferenz mit dem Geheimrat Bilfinger und dem bewährten Juristen Professor Harprecht. Er bat den Juristen um einige Deduktionen über umstrittene Befugnisse der Landschaft. Das war eine Frage, die den beiden Württembergern das Herz von Grund auf bewegte. So manche Befugnis der Landschaft ist durchaus umstritten, das ist doch gar keine Frage. Dass einige wenige Bürgerfamilien herrschend auf der Verfassung sitzen, wie auf privatem ererbten Eigentum, ist eine Erkenntnis, der man sich schwer verschließen kann. Und das ist nur ein Beispiel. Allerdings ein sehr deutliches. Und die Repräsentantenstellen des Volkes teilen Sie unter sich auf, als sei das eine Selbstverständlichkeit. Natürlich, so wie persönlichsten Besitz, wie Häuser, Möbel und so fort. Es ist wohl wahr, die Fahne der Freiheit wird immerzu missbraucht. Und es schneiden sich einzelne Fetzen daraus für ihren privaten Vorteil. Und das wäre nicht abzuändern? Wie wollen Sie das abändern? Wollen Sie die mühsam errungene Freiheit und Souveränität des Volkes abschaffen? Souveränität des Volkes? Wo gibt es denn die, wenn ein paar Begünstigte bestimmen, was geschehen soll? Das Landesgrundgesetz und die landesständischen Freiheiten sind die Pfeiler des Staates. Und unter dieser Voraussetzung muss man alle Grenzfragen zwischen Fürst und Volk sehen. Aus dem freiheitlichen und verantwortungsschweren Ernst heraus muss man sie verwerten. Ganz so, wie es der erste württembergische Herzog getan hat, seinem kleinen Land ein wahrhaft großer Fürst. Sicherung der Volksfreiheit war sein erstes Prinzip gewesen. A tempo, ich wag's. Natürlich hat die Sache nicht bloß ihre guten Seiten. Das hat der Herzog damals selbst erfahren, dass er durch die Verfassung selbst in dem Nützlichen, das er anstrebte, gehindert werden konnte. Aber das schien ihm das kleinere Übel gegen das große Gute, dass er nämlich durch ein Grundgesetz und seine Schranken vor vielen und großen Fehlgriffen bewahrt wurde. Gewiss wird der Herzog das Grundgesetz achten und nichts tun, was ihm zuwider ist, aber er wird unberechtigte Privilegien einzelner heimlicher Nutznießer auch nicht dulden. Und wenn er jetzt die Steuerentwürfe und Monopolvorschläge vorlegt, so will er nicht, dass damit gegen die Verfassung verstoßen wird. Ja, also diese Entwürfe und Vorschläge scheinen mir doch eher gegen den Geist der Verfassung zu verstoßen, so wie sie abgefasst sind. Ja, aber nicht grundsätzlich. Man müsste sie so abfassen, dass sie passieren ohne Aufsehen. Also das wird nicht so ohne weiteres möglich sein. Natürlich könnte ein findiger, skrupelloser Tüftler durch die Bresche dringen und gewisse Lücken der Gesetze geschickt benutzen. Aber was geschieht denn auf solche hinterlistige Weise? Freiheit, Verfassung, Gewissen, Volk, sie alle zu verteidigen, ist das Recht aufgerufen. Und nicht dazu Gelegenheit zu geben zu misslich trüben Auslegungen. Der seriöse Jurist kam sich albern vor, wie er vor diesem Handelsmann vom Geist der Gesetze sprach, von ihrem schönen und würdevollen Sinn. Der glaubt aus meinen Worten nur das heraus, was er für seine selbstsüchtigen Projekte brauchen kann. Und so brach Habrecht das Gespräch ziemlich unvermittelt ab, und der langsamere Wilfinger hatte auch gespürt, was den Freund hemmte. Legen Sie Ihre Pläne und Absichten vor und achten Sie auf das Echo, das Sie hören. Die beiden Württemberger entfernten sich kühl, verdrießlich, von dem unentwegt höflichen Süß respektvoll geleitet. Karl Alexander war in den Festungen, bei den Schanzern im Feldlager, ritt, fuhr herum, befahl, war großtätig. Die Franzosen standen im Herzogtum, doch Verstärkungen der Reichsarmee, vor allem von Karl Alexander bewirkt, zwangen sie über den Rhein zurück. Mit wildem Eifer betrieb jetzt der Herzog die militärische Sicherung der Grenzen. Die Festungen wurden ausgebaut, Schanzen angelegt, immerzu hatte der Herzog Konferenzen mit Bilfinger. Ein sehr weitausschauendes Projekt von wahrhaft strategischem Genie wurde ernsthaft und mit Geschick in Angriff genommen. Die Landschaft war den Plänen Karl Alexanders zunächst nicht entgegengetreten. Das Herzogtum hatte in früheren Zeiten unter den Brandschatzungen, Plünderungen, Mord und Gewalt der Franzosen zu sehr gelitten, als dass es nicht den starken soldatischen Schutz durch seinen jetzigen Fürsten aus ganzem Herzen gewürdigt hätte. Als aber die Franzosen über den Rhein zurückgeworfen waren und die unmittelbare Gefahr verschwand, wurden die Landstände schwierig. Sie reizten den Herzog durch mannigfache umständliche Beschwerden. Der Herzog, an sich zum Argwohn geneigt, begann seinen Räten zu misstrauen und berief Süß ins Lager. Jeder Augenblick erscheint bei mir eine Deputation mit Reklamationen. Da beschweren sie sich über die Aushebung. Es müsste zu viel junge Bursche zur Armee. Da ist ihnen die Kriegsrüstung zu teuer. Ja, Schwierigkeiten überall. Und meine Rät stecke mit der Landschaft unter einer Decke. Nichts geht vonstatten. Zäh und tröpfelnd der Ersatz der Truppe. Kein Pferd, kein Material, kein Proviant. Ja, was glaube die Herren wohl, woher ich das nötige Geld nehmen soll, wenn ich die Kriegssteuer zahlt werdet? Da drücke sie sich, wo sie nur kennet. Alle Kasse sind leer. Dem zwei, dem Neufer, dem Forster, traue ich schon lange nicht mehr. Damals habe sie mich bewogen, als ich noch Prinz war, jene Reversalie und feierliche Urkunde auszustellen, die der Landschaft alle Privilegien gesichert haben. Und ihre protestantische Religion und was nicht alles für Freiheit. Es war alles völlig überflüssig. Und zudem haben mich die zwei Räte betrogen. Jawohl, betrogen, ich weiß, was sie sagt. Im Einverständnis mit der Landschaft habe sie aus der Reinschrift einen Bogen ausgelassen oder wegpraktiziert. Die Reinschrift lautet ganz anders als das Konzept, das mir vorgelegt hat. Durchlaucht. Ich achte Ihren Zorn über das undankbare Verhalten der Landschaft. Aber Sie haben nichts anderes unterschrieben, als was vorher konzipiert war. Ja. Und auch nichts anderes, als was die Verfassung ohnehin von Ihnen verlangt und was seit dem Tübinger Vertrag alle Ihre Vorgänger beschworen haben. Ja, dann war es eben immer schon eine Torheit, solche Garantie zu gewähren, die gegen der Herzog ausgenutzt werden können. Was Sie getan haben, Durchlaucht, war mehr als eine schöne Geste. Es war bei der Stimmung im Land sehr zweckmäßig. Ja, unbedingt notwendig gewesen. Und ich würde, verzeihen Sie mir die Freiheit, Durchlaucht, die Abmachungen und den Tübinger Vertrag nicht bagatellisierend oder gar mit Irrtum abtun, sondern mich darauf besinnen, mich daran halten, wie Ihre Vorgänger das getan haben. Und er? Jud? Na, was zuckt er die Achsel? Na, rede er. Nun ja, es ist allerdings auffallend, dass die klaren und weisen Befehle, die seine Durchlaucht gewissenhaft geben, so schlecht und unvollständig ausgeführt werden. Dabei ist es wohl möglich, dass die Geheimräte mit aufsässigen Parlamentariern Konventikel haben. Aber ob untreu oder nicht, auf alle Fälle sind sie nach so ungenügenden Resultaten unfähige Difficultätenmacher, Schikaneure. Und was schlägt er vor? Nach meinen Erfahrungen bei den österreichischen Kriegslieferungen müsste man sehr hohe Geldbußen auf jede passive Resistenz setzen. Mit Geldbußen kommt man immer am weitesten. Bürger wie Bauer, sie alle hängen am Besitz. Sie opfern lieber ihr Leben als ihr Geld. Jawohl, ja, ich muss mir das überlegen. Arbeite er inzwischen Spezialvorschläge hierzu aus? Das habe ich bereits getan, Durchlaucht. Hier ein ganzes Bündel Akten und Berechnungen. Gefällt mir gut. Billfinger, sehe Sie sich das an und geben Sie mir Bericht. Durchlaucht. Bevor Sie Ihren Argwohn so weit tragen, dass Sie sich zu den vorgeschlagenen Maßnahmen entschließen, bitte ich doch zu bedenken, dass die meisten Mitglieder der Landschaft ehrenwerte und zuverlässige Parlamentarier sind. Tun Sie, was ich sage, Billfinger. Entscheide werde ich selbst. Anderen Tags schon gab er seinem General und Freund Remchingen Ordre, die Vorschläge des Süß in strengste Praxis zu übersetzen. Auf Remchingen war Verlass, das wusste Karl Alexander. Denn er war seit der Schlacht um Belgrad sein Vertrauter in allen Angelegenheiten. Und es war eine seiner ersten Handlungen gewesen, als er zum Herzog von Württemberg gewählt worden war, den Freund zum Präsidenten des Kriegsrats und Höchstkommandierenden im Land zu machen. Dieser alte Krieger mit dem hochroten Weingesicht war ein bekannter Judenhasser. Als er Süß zum ersten Mal begegnet war, pöbelte er herablassend und versuchte mit groben Späßen, den Günstling Karl Alexanders zu demütigen. Nun also arbeiteten die beiden Männer zusammen. Der General die Faust, der Jude das Gehirn. Remchingen verhöhnte den Süß mit plumpen, judenfeindlichen Gehässigkeiten. Süß hasste und verachtete ihn. Doch er ließ sich zu keinem Widerstand verlocken, empfing den Hohn und Schmutz des Soldaten in ein glattes, unempfindliches, verbindliches Lächeln, nötigte durch eine unerhörte Sachlichkeit, Findigkeit, seine immer neuen Schliche und Tricks dem General knurrende, spöttische, widerwillige Bewunderung ab. Gemeinsam war den beiden Männern nur der unbedingte Ehrgeiz, dem Herzog zu gefallen, ihm Soldaten und Geld zu schaffen, gemeinsam auch die tiefe, selbstverständliche Überzeugung, das Volk gehöre dem Fürsten wie seine Hunde und seine Pferde. Verbrecherische Frechheit sei es, mucke es nur im geringsten gegen ihn auf. Wie durch Zauber war nun alles da, was früher weder Zureden noch Gewalt hatten schaffen können. Es quoll, strömte, junge, schäumende Flut nach der tristen Ebbe. Karl Alexander, triumphierend, schwoll an und rühmte vor aller Welt das Genie und die Geschicklichkeit seines geheimen Finanzrates. Über das Volk aber senkte es sich bleiern, luftraubend. Wohl hatte es früher schon eine Art Zwangsmusterung gegeben, aber nur für Aushauser, für Vagabunden, arbeitsscheue, junge Kerls, die den Gemeinden zur Last fielen. Jetzt wurde diese Rekrutierung auf die gesamte unverheiratete Jugend des Landes ausgedehnt. Wer sich loskaufen wollte, musste eine ungeheure Summe bezahlen. Verheiratete waren befreit von der Rekrutierung. Wer aber vor dem 25. Jahr heiraten wollte, musste den fünften Teil seines Vermögens als Taxe erlegen. Die Pferde wurden gemustert, alle Tauglichen requiriert. Die Regierung zahlte mit langfristigen Anweisungen. Handel und Hantierung wurde mit schweren Kriegsabgaben belastet, die Steuern mit Härte eingetrieben. Wie verschwanden die Kränze und Bänder von den Bildern des Herzogs. Beste Jugend stark fluchend in der Montur. Mütter, Weiber, Bräute, Flenten. Durch das Heiratsverbot mehrten sich die unehelichen Kinder. Abtreibung, Kindsmord nahm zu. Die Felder wurden schlechter bestellt, Menschen fehlten. Und die besten Pferde waren mit Gewalt fortgetrieben. Teuerung drohte, Lebensmittel, Waren verschwanden. Erlasse verboten bei Leib- und Lebensstrafe jede respektlose Äußerung gegen die herzoglichen Verordnungen. So verstummte die gelle Empörung. Aber die Flüche murrten weiter, wo man vor Lauschern sicher war. Stumpf stierten die Weiber nach Westen, wohin die Söhne, die Liebsten, verschwunden waren, aufgegriffen, knirschend, in die alberne, verfluchte Uniform gepresst. Über ihren schlecht bestellten Äckern knurrten die Bauern. Oh, die schönen, fetten, glatten Rosser. Jetzt werden sie zu Schindmähern gerackert, vor diesen saudummen Kanonen. Dem geheimen Finanzrat Josef Süß-Oppenheimer rührte diese Stimmung nicht die Haut. Zu sehr mit sich und all seinen Geschäften beschäftigt, überhörte er die Stimmen im Volk, die erst vereinzelt, dann immer einmütiger ihn als den Verantwortlichen anklagten. Und nicht den Finanzrat des Herzogs, der die Anordnungen seines Herrn ausführte, machte das Volk verantwortlich, sondern den Juden, den von Geburt an Geächteten, den Juden, der ohne das Recht dazu zu haben, unter ihnen wohnte, in einem Prunkpalast, den er stolz zeigte. Uralte Flüche gegen die Juden wurden wieder laut, Schimpfreden, mit denen man seit eh und je die Juden demütigte. Eier, Butter, Brot und Speck, alles nimmt der Jod und Zweck. Ja, das freche Jodsgesind, schlagt sie dort, wo ihr sie findet. Ja, und am vorigen Herzog regiert eine Hur und unter dem jetzigen ein Jumor. Diese Redensart brachte der Konditor Benz auf. Der kleine, feiste, schweinsäugige Mensch saß mit anderen kleinen Bürgern im Wirtshaus zum Blauen Bock, wo sie alle heftig politisierten. Süß aber war in seinem Höhenfluge so hochgestiegen, dass er nicht auf solche Stimmen achtete. Das prallte ab von ihm wie Wasser von einer Teerjacke. Er saß an der Macht. Er war der nächste Ratgeber des Fürsten. Keiner wusste ihn so zu behandeln wie er. Keiner verstand es wie er, mit unterwürfiger, demütiger Miene die bollenden Zornausbrüche des jähen, an soldatische Unterordnung gewöhnten Mannes hinzunehmen und sich hinausgejagt, als wäre nichts geschehen, eine Stunde später von neuem zu präsentieren. Die Beamten des Herzogs hatten Weisung, sich in allen geldlichen Dingen unbedingt an seine des Hoffaktors Ratschläge zu halten. Keine Finanzverordnung ging aus, ohne sein Wissen und Willen. Und was wäre mit Geld nicht verquickt gewesen? Wer die Finanzen regierte, regierte das Land. Mit geblähten Nüstern wohlig schnupperte Süß die Luft der Macht, in der er jetzt lebte. Ein Auserwählter des auserwählten Volkes, das jetzt gedemütigt, geknechtet, am Rande der Gesellschaft, in den Löchern der Judengassen in Enge, Schmutz, Verfolgung, Brand, Tod und letzter Ohnmacht dahin vegetierte. Verantwortlich für alles Übel, Seuchen und Hagelschlag, verantwortlich für jede Veränderung im Volke zum Schlechten. Er aber, Josef Süß Oppenheimer, hatte das ganze Judenelend in Deutschland niemals kennengelernt. Seine Mutter war eine Schauspielerin, die wunderschöne Michaele Süß, und sein Vater Direktor einer jüdischen Komödiantengesellschaft, die überall gern gesehen war. Die Eltern hatten ihn auf ihren Tourneen mitgenommen, und so hatte der junge Süß das Hofleben kennengelernt. Und man mochte ihn, den Wunderknaben im Rechnen, der sich so artig die Manieren des Hofes aneignete. Und die Mutter war stolz auf das prinzliche Aussehen ihres Sohnes. Auf der Universität in Tübingen verwandte er wenig Mühe auf sein Studium. Was die Professoren ihm abverlangten, das hatte er mit auf die Welt bekommen. Vielmehr suchte er den Umgang mit den Söhnen der Großen. Ihnen zu dienen, sich ihnen nützlich zu machen, das war sein Lebensziel, ihr Efeu zu sein. Wer verstand es, wie er in die Launen und Lüste der Fürsten hineinzukriechen, still zu sein zur rechten Zeit, zur rechten Zeit den Samen seines Willens in sie zu senken, wie der Obstspinner seine Saat in die reifende Frucht. Und wer gar konnte sich dem Frauenzimmer anschmiegen, wie er, und mit weicher und sicherer Hand auch die Sprödeste herumbiegen. Und keine machte sich schließlich ein Gewissen daraus, dass sie mit einem Juden schlief. Ihn aber trieb es. Mehr Länder, mehr Menschen, mehr Frauen, mehr Pracht, mehr Geld, mehr Gesichter. Nicht in Wien litt es ihn, wo seine Schwester in stolzer Ehe lebte, nicht in den Kontoren seiner Vettern Oppenheimer, der kaiserlichen Bankiers und Armeelieferanten, nicht in der Kanzlei der Mannheimer Advokaten Lanz, nicht in den Büros seines Bruders, des Darmstädter Kabinettsfaktors, der jetzt, Christ geworden, Baron Taufenberger hieß. Es trieb ihn, es jagte ihn. Amsterdam, Venedig, Prag, Paris, Wirbel. Leben. Und nun hatte er sein Ziel erreicht. Gleicher untergleichen. Mehr noch. Alle Macht im ganzen Herzogtum gehört mir, denn alles Geld im Herzogtum geht durch meine Hände. Und mit Wucher zahle ich die Fußtritte zurück, die ich je habe hinnehmen müssen, weil ich ein Jude bin. Die Zeit ist gekommen, da ich euch zeigen werde, ihr großen Herren, dass ein Jud den Kopf noch 10-mal höher tragen kann als ihr. Und es wird euer Pöbel nicht aufkommen gegen mich. Als ihm hinterbracht wurde, was der Konditor Benz im Wirtshaus über ihn gesagt hatte und was in aller Munde war, ließ er den Konditor kommen. Wiederhole hier vor meiner gesamten Dienerschaft, was er im Wirtshaus zum blauen Bock so frech zum Besten gab. Was? Soll ich denn gesagt haben? Ah, weiß er das nicht mehr? Ich sage ihm den mutigen Spruch. Unterm vorigen Herzog hat eine Hure regiert, unterm jetzigen ein Jud. Na, wiederhol das. Ich hab das wirklich nicht gesagt. Ah, so, er hat das wirklich nicht gesagt. Aber dann ist es also nicht wahr. Nein, nein, das ist nicht wahr und ich hab's nicht gesagt. Na, gut denn. Wiederhole hier vor allen, die es hören können, dass er die Frechheit nicht geäußert hat. Und schwör er bei seinem Gott. Ich wiederhole und beteuere es. Ich habe diesen Spruch niemals getan. Nein, nein, er soll es beschwören. Ich schwöre, ich habe mir niemals ein so respektloses Wort über seine Exzellenz erlaubt. Ich schwöre es auf Ehre und Gewissen bei meinem Heiland. Sehr gut. Es hat jeder hier gehört, was es mit seiner Ehre und mit seinem Gewissen auf sich hat. Er mag nun gehen. Der bleiche Konditor, dem lächelnden Süß die Hand küssend, nach rückwärts schreitend, entfernte sich. Dem Herzog klagte Süß fromm, wie er um der treuen Dienste willen, die er ihm leiste, beim Volk in Verruf komme. Süß führte sein Haus, einen alten Adelspalast in der Stuttgarter Seegasse auf fürstliche Art. Seine Gemächer strotzten von prunkvollen Teppichen, Gobelins von verschnörkelten, geschweiften Möbeln, von Stuck, von Lapislazuli und Gold, von Vasen und Büsten. Neben Homer, Solon und Aristoteles hatte sein modischer Innenarchitekt, war es Unschuld oder Hohn, die Büsten des Moses und des Salomo gestellt. Auf dem Deckengemälde des Speisesaals spreizte sich in vielfigurigem Fresko der Triumph des Merkur. Auf der Decke des Schlafzimmers aber ergötzte sich schlaff und schleierigen Auges Leda mit dem Schwan. Von dem Prunkbett, das nackt, frech und mächtig zwischen zahlreichen Spiegeln stand, schwatzten breit und grob lachend die Bürger in den Wirtshäusern, wisperten gekitzelt die jungen Mädchen. Das Erstaunen und die Freude der Damen aber war in seinem vergoldeten Bauer der Papagei Akiba, der »Bonjour, Madame« krächzte und »Wie geruhen euer Durchlaucht geschlafen zu haben« und »Ma vie pour mon souverain«. Mit scheelen Blicken sah der geschmähte Konditor Benz auf die Kuchen, süßen Pasteten, Kunstwerke aus Eis und Früchten, die der Welsche, Konfiseur des Juden, auf ziervolle, immer wechselnde Manier bereitete. Der geheime Finanzrat legte Wert darauf, der eleganteste Herr im Herzogtum zu heißen. Seine Garderobe wurde alle 2-3 Wochen ergänzt und die weinrote, silberknöpfige Livrée de Suisse war bald überall bekannt. Eine wilde Vorliebe hatte er für Schmuck. Der Solitär, den er am Finger trug, war berühmt. Die Schnallen der Schuhe, auch die Handschuhe, waren mit der Mode wechselnd steinbesetzt. In seinem Boudoir wie in seinem prunkvollen Schlafzimmer waren Vitrinen mit Schmuck aufgestellt. Aus diesen Kästen pflegte er seine Besucherinnen, Damen des Hochadels ebenso wie Mädchen aus dem Volke, zu beschenken. Man höhnte, schimpfte grimmig darüber, verspottete ihn ins Gesicht, dass er solche Mittel brauche. Aber er lächelte nur. Es ist eine Manier, gegen die es keinen Widerstand gibt. Alle sind ihr verfallen. Keine Schöne kann sich wehren. Jede so Beschenkte bleibt ihrem Geber gierig verhaftet. Sollte ich Ihnen meine kleinen Kostbarkeiten vielleicht verkaufen? An Sie, die mir Ihre Kostbarkeiten so liebenswert gern verschenken? Nein. Verkaufen will ich meine Juwelen den Männern. Und sie sollen teuer dafür bezahlen. Steine sind Macht. Wie Gold und Geld. Und Macht ist teuer. Natürlich kamen die Intimitäten de Suisse auch vor den Herzog. Und der fand Gefallen an den Abenteuern seines Finanzjuden und beauftragte ihn, ihm Weiber für Oper und Ballett auszuwählen. Und wenn der knorrige Remching dabei war, ergötzten sich die beiden an allen Taten, die dem Süß angedichtet wurden. Sage, Herr Jutz, seine Orgien müssen ja vom Teufel selbst angeführt werden. Nur verstehe ich nicht, wie ein anständiges Christenmensch einem Beschnittenen ins Bett kriechen kann. Da muss er doch heillose schwarze Magie gebrauchen. Ach was, Rämmchen. Weißt du denn nicht, dass stramme Schenkel die beste Magie sind? Unser jüdischer Lecker versteht sich besser auf die Weiber als jeder Christenmensch. Bloß habe ich ihn in Verdacht, dass er mir aus den Schüssle, die er mir serviert, beträchtlich vorschmaust. Ach, Durchlaucht müssen nicht glauben, was Neider und Übertreiber Gehässiges schwatzt. Na, gut. Es wird ein langer Zug von Frauen sein. Junge und Reife, ja? Blonde und Schwarze, Schwäbische und Welsche, Laue und Heiße, der durch sein Schlafgemach unter der üppigen Leda an der Decke zieht. Ach, Gerede, Durchlaucht, alles Gerede. So prahlerisch Süß sich sonst spreizte, versperrte er sich zäh und verriet keinen seiner Erfolge bei den Frauen, die schweren, die ihn stolz machten, so wenig, wie die zahllosen sehr leichten. Unter den vielen lärmenden, protzenden Kavalieren war er der einzig Schweigende, und niemand konnte ihm die leiseste Andeutung entlocken. Wenn dennoch bei Hof in den Schenken unter den Soldaten viele saftige, ungewöhnliche, sicher nicht erfundene Details aus dem Bett des Finanzrats, des Juden, begrinst, begeifert, belacht, bezotet wurden, So trugen jene Frauen die Schuld, die stolz auf den gefährlichen, so andern von aller weiblichen Neugier umwitterten Mann ihre unheimliche Heimlichkeit einer Freundin unter vielen Schweigens, Beschwörungen, Kichern, Tränen in den Busen flüstern mussten. Josef Süß aber genoss und schwieg und widmete sich vor allem seinen zahllosen Geschäften und vergaß den schäbigen Finanzmann der verjagten Gräfin Isaak Landauer, der ihn in seinem schmierigen Kaftan und seinen Schläfenlöckchen oft angewidert hatte, und er vergaß auch seinen Oheim, den gestrengen Rabbi und Kabbalisten Gabriel und dessen finstere Weissagung, die dem Herzog den Fürstenhut vorherbestimmt und noch etwas anderes, unheimlich drückendes, unbekanntes, in der Zukunft lauerndes hinzugefügt hatte. Sah er nicht damals, wie in einem seltsamen Traum sich bei dem Herzog, wie in einem Reigen, voran der Rabbi, an dessen Hand der Herzog, er am Schluss, die andere Hand des Herzogs haltend, schwebend, haltlos taumelnd mit ernstem Gesicht, erloschenen Auges? Warum kann ich vor ihm nicht bestehen, wie ich vor dem Herzog bestehe? Er drängt sich in das Verkapselte. Er reißt mir das Verkapselte auf. Tief greift er mir ins Herz. Es war lange her, dass er sich das fragte. Der Rabbi hatte gesagt, er werde Naemi ins Schwäbische bringen. Naemi, die Tochter des Süß, deren Mutter so plötzlich, wie sie sich in das Leben des Süß gedrängt hatte, ebenso plötzlich wieder ins Dunkel zurückgetaucht war. In der Nähe von Hirsau führte von der Landstraße ab ein Karrenweg. Von dem Karrenweg ab zweigte ein Fußpfad, verlor sich im Wald, hörte ganz auf, vor einem starken, sehr hohen Holzzaun. Bäume sperrten den Blick weiter. Von den Einheimischen hatte nur ein Gärtner Zutritt und ein alter Taglöhner, der Botengänge besorgte, beide mürrische Männer, die Ausfrager stehen ließen. Man wusste nur, dass ein Holländer das verfallene kleine Haus von den Erben des früheren Besitzers erworben hatte. Den Behörden war er als Minheer Gabriel Oppenheimer van Straten gemeldet. Er hatte den großen Pass der Generalstaaten. Der Holländer wohnte dort mit einem sehr jungen Mädchen, einer Zofe, einem Diener. Gerüchte flogen auf, der Holländer sei der ewige Jude. Doch sie verstummten wieder. Er hielt sich fern vom Ort, machte einsame Spaziergänge, gewöhnlich im Wald. Selten bekam man ihn zu Gesicht. Schließlich gewöhnte man sich an ihn. Nun lebte aber in Hirsau ein gewisser Magister Jakob Polycarp Schober, der die Schriften Poirets, Böhmes und Arnolds gelesen hatte, auch die verbotenen Bücher vom ewigen Evangelium, ein gutmütiger, einfältiger Mensch, der sanft vor sich hintrieb und lange sinnende Spaziergänge liebte. Schober hielt in Hirsau ein Bibelkollegium ab, und daran nahm auch die Tochter des Prälaten von Hirsau, Philipp Heinrich Weißensee, teil. Der Prälat war Konsistorialrat und Mitglied des engeren parlamentarischen Ausschusses und in diesem Amt nicht unschuldig daran, dass der jetzige Herzog zum katholischen Glauben übergetreten war, als nämlich der damalige Prinz Alexander ein Gesuch an das Parlament gerichtet und um Erhöhung seiner Apanage gebeten. Weißensee war entschieden für die Ablehnung des Gesuches eingetreten, was den Prinzen, sehr verbittert, der katholischen Kirche förmlich in die Arme getrieben hatte. Die Tochter des Prälaten, Magdalene Sibylle, war damals so entsetzt, dass nun ein Katholik, ein Heide, auf dem Thron saß, dass sie verzweifelt den Herrn Zebaoth in inbrünstiger Zwiesprache um Abhilfe bat, ohne Erfolg, wie sie bald erfahren musste. Mit dem Magister Jakob Polycarp Schober verband sie innige Glaubensgemeinschaft, und sie fehlte in seinem Bibelkollegien kein einziges Mal. Der junge, etwas fette, pausbackige Mensch geriet auf einem seiner Spaziergänge mehr durch Zufall an den hohen Zaun, überkletterte ihn, von ungewisser Neugier getrieben und ohne besondere Gedanken, durchschritt den Wall der hohen Bäume, stand plötzlich am Rand einer Lichtung und sah, inmitten von Tulpen und terrassenförmig steigenden Beeten anderer, ihm unbekannter, sorglich gezüchteter Blumen, das Haus des Holländers. Es stach fremdartig, ein blendend weißer kleiner Würfel, in die pralle Sonne. Vor dem Haus war ein primitives Sonnenzelt aufgeschlagen und darin lag, sich dehnend und verträumt, ein Mädchen, nach fremder Sitte gekleidet, mattweißes Gesicht unter blauschwarzem Haar. Der Magister stand still, starrte rundäugig, demütig, machte sich auf Zehenspitzen wieder fort. In Zukunft aber schlich sich in seiner Vorstellung vom himmlischen Jerusalem das Bild des Mädchens im Zelt vor dem weißen Haus mit den Tulpen. Ihr Name, wäre er ihm bekannt gewesen, hätte dieses Bild in seinem Geist noch verklärt. Naemi. Das Mädchen blühte still und sanft und ohne viel Begehren. Rabbi Gabriel ließ ihm jede Freiheit. Manchmal hätte sie gern Menschen gesehen, aber da der Oheim sie fernhielt, war es wohl besser so. Geträumte Menschen, gelesene Menschen waren besser. Jeder Satz, jedes Wort, jeder Buchstabe der Schrift hat seinen heimlichen Sinn. Er öffnet sich, wenn du die Worte vergleichst mit anderen Stellen der Schrift. Wenn du den Zahlenwert der Buchstaben zu neuen Gebilden destillierst. Sieh, hier ist Papier und ein wenig Schwärze darauf und ist lebendiger als ein lebendiger Mensch, ist sprechender Mund für die Ewigkeit. Ist dies nicht das Wunder der Wunder? Ja, es ist ein heiliges Wunder. Vor vielen tausend Jahren dachte einer, fühlte einer diesen Satz. Der Mund, der ihn zum ersten Mal sprach, ist tot. Das Hirn ist tot, das ihn zum ersten Mal dachte. Aber seine Hand schrieb ihn nieder. Und da er ihn niederschrieb, strömte Gott in die Buchstaben. Und du denkst sie, spürst sie heute nach den vielen tausend Jahren. In dem Geschriebenen ist Gott. Buchstaben leben, weben sich. Buchstab zu Zahl, Zahl zu Klang in Ewigkeit. Wer sich da heiligt, empfindet Gott in allem Geschriebenen. Begreifst du, was ich sagen will? Ja. Lies mir vor. Lies aus dem hohen Lied. Hier, mein Kind. Sie saß, zart und aufmerksam, und glitt mit erfüllten Augen über die großen, blockigen, hebräischen Buchstaben. Das Gesicht, sehr weiß wie das des Vaters, drehte sich auf schlankem, stolzem Hals. Die Augen trugen uralte Träume. Den Kopf hatte sie in die Hände gestützt. Sanft rundeten sich aus zarten Gelenken die Arme. Weißt du, was du da gelesen hast? Ja. Der Winter ist vorbei. Der Regen flieht und ist vorbei. Und junge Blüten erscheinen am Boden. Es ist die Schöpfung der Welt. Und die Blumen sind die Erzväter und die Stimme der Jünglinge. So die Geheimnisse der Schrift lernen. Er wirkt, dass die Welt sich erhält und die Erzväter sich offenbaren. Und er legte es auseinander und wieder zusammen mit viel Tiefe und Scharfsinn. Und schließlich versank er und verstummte. Sie hörte gläubig zu, aber kaum hatte er geendet, so wurden die Blumen wieder Blumen. Und sie hörte die einfache, süße Melodie. Der Winter ist vorbei. Die Zeit des Sanges ist da. Und sie schließt die Augen und hört auf die lockende Stimme und hält den Atem an. Jetzt wird gleich, im nächsten Augenblick, der Schäfer sichtbar sein. Gleich wird er kommen, der die feinen Worte läutet, diese silbern klingenden. Doch niemand kommt. Auch der Vater nicht, der schmerzlich vermisste. Sie gab ihm die Erscheinung aller Helden und Frommen der Bibel. Sie hatten die Haltung des Vaters, seine Augen, sein Gesicht, seine schmiegsame, beredte, beredende Stimme. Ach, der Vater. An seinem Hals hängen, das war Leben. Und was sonst war, das war nur die Erwartung, dass er wiederkommen werde. Mit dem zunehmenden Frühling verließ Rabbi Gabriel plötzlich, wie es seine Art war, das weiße kleine Haus mit den Blumenterrassen. Er reiste unscheinbar, ohne Diener. Sein massiges, schweres Gesicht tauchte hier auf, dort tauchte in die Berge, überschritt tief durch Schnee watend die Passhöhe. Freier wehte es, warm und wohlig ihm entgegen. Gesegnet breitete sich hoch durchblüht das Land. Orangenbäume, satten Laubes, weiter unten silbern und leicht Oliven. Unterdessen fuhr Süß nach Hirsau. Seitdem der Oheim das Kind ins Land gebracht, seit seiner wortlos höhnischen Mahnung, sich abzukehren von seiner allzu geschäftlichen Geschäftigkeit, hatte er das Verkapselte niemals wieder so festschließen können wie früher. Ein Hauch davon, Gedanken an die jäh verstorbene Frau, an das Kind, kroch über seine Papiere, wenn er rechnete, schlich in seine Nächte, wehte ihm in den Nacken, wenn er glanzvoll und angehasst auf seiner weißen Stute Asiada durch die Straßen ritt, dass das Tier unruhig wurde. Es kam vor, dass er, der kluge Rechner, der die Dinge scharf und nüchtern und nackt in ihren Grenzen sah und bei ihrem Namen nannte, am lichten Tag überschreckt zusammenfuhr, atmete, die Schultern hochzog wie in Abwehr. Ein Gesicht schaute ihm über die Schulter, im Dämmer, nebelhaft. Und es war sein eigenes. Längst trieb es ihn, nach Hirsau zu fahren. Was ihn, ohne dass er es sich gestand, immer wieder hemmte, war die Nähe des Rabbi Gabriel. Das atemsperrende, unbehagliche, lastende seiner unausweichlichen, müden, fordernden, trübgrauen Augen. Jetzt jedenfalls fuhr er zu Naemi, zu seinem Kind. Er fuhr nur von seinem Leibdiener Niklas Pfäffle begleitet. Er sah den jungen Acker im Frühling, roch seinen Duft, rechnete nicht, wie viel die Felder bringen werden und wie man aus dem Umsatz des wachsenden Getreides neue Steuern quetschen konnte, sondern sah nur die sanfte Farbe des jungen Korns und roch den wehenden Wind über dem Feld. Er fuhr zu seinem Kind. Und sein Herz war schon bei seinem Kind. Da von der Landstraße ab, der Karrenweg. Er verlässt den Wagen, biegt immer stärkeren Schrittes in den Fußpfad ein. Hier der Zaun. Er öffnet das versteckte Tor. Jetzt die hohen Bäume, die Beete. Und jetzt, atmend, hingegossen, hängt das Kind an seinem Hals. Vergehend. Spricht nichts. Spricht eine lange, ewige Weile nichts. Hängt an ihm, verströmend, klammert sich, trinkt ihn mit ihren großen, erfüllten Augen in sich hinein. Süß steht. Und all das gespannte, äugende, lauersame fällt von ihm ab. Gelöst lässt er sich treiben in dem lauen, wohligen Fluss der Stunde. Wie schön ist sein Kind. Kein Zug, kein Haar an ihr, das sich anders wünschte. Schön ist sie vor den Frauen. Zart ist sie und rein ist sie. Rein glühend wie ein zartes Licht. Ihn selber glüht sie rein. Sie haucht den Dingen von ihrem sanften Atem ein. Mein Kind. Mein Kind. Mein schönes Kind. Immer noch hält er sie umfangen, während seine Fantasie ihm ausmalt, wie Naemi, seine Naemi, als fürstliche Schönheit, thronend und von großem Einfluss, die Regierenden regiert. Aus märchenhaften Reichen sollen Prinzen kommen. Und Gold und Gewürz und alle Schätze Edoms vor deine kindlichen Füße legen. Und er fand kein Ende und überließ sich ganz dieser unwirklichen Schwärmerei. Erst als das Kind ihn fortzog und in die Bibliothek führte und er vor Tafeln mit magischen Figuren stand und astrologischen Tabellen, da überkam es ihn plötzlich, als seien die Augen des alten Rabbi Gabriel irgendwo im Zimmer. Als starrten sie auf ihn, trübgrau, mürrisch, lähmend traurig. Und die goldenen Träume, mit denen er eben noch das Kind behängt hatte, schienen ihm plötzlich Schleim und Ekel. Jeder Satz, jedes Wort, jeder Buchstabe der Schrift hat seinen Sinn, sagte Oheim. Und was vor vielen tausend Jahren geschrieben wurde, hat es Herren Hand geschrieben. Und es ist Leben. Buchstaben leben, hat der Oheim gesagt. Weben sich. Buchstab zu Zahl, Zahl zu Klang, in Ewigkeit. Wer da sich heiligt, empfindet den Herrn in allem Geschriebenen. Das alles hat der Oheim dich gelehrt? Ja. Und die ganze Schrift um Psalter, wie David den Goliath erschlug. Der kleine David, dem des Herrn Stärke half, den Riesen zu überwinden mit einer Steinschleuder. Immer ist der Herr da, wenn Not ist. Er war bei Simson und fuhr mit heiligem Zorn in Juda den Makkabäer, dass er die Heiden aus dem Tempel jagte. Mächtig alle durch den Herrn. In ihm. Verstehst du, Vater? Und der Herr ist auch in dir. Du bist stark durch ihn. Wie David, wie Samson. Mein Kind. Mein Kind. Ja, ja. Doch du bist nicht in Absalom. Der Herr war nicht in Absalom. War er in Absalom? Vater? Sie stockte, sie wölbte sich. Sie sah Absalom, hängend mit dem reichen Haar im Geäst, wie geschrieben steht im zweiten Buch Samuelis. Und die Augen nahm bei Spieß in seine Hand und stieß sie Absalom ins Herz, da er noch lebte an der Eiche. Und König David wehklagte um seinen ermordeten Sohn, wiewohl er doch Böses getan hatte. Und das Volk verstand den König nicht, und er ging fort. Er wurde aber von Juda wieder als König zurückgeführt. Ja, der Herr hat es so gewollt. Er ist ein gerechter Richter. Deshalb ist, was wir tun, alles eitel, sagte Oheim. Und ängstlich barg sie ihren Kopf an der Brust des Vaters, griff dann, die Augen groß auf, die Schultern überschauert, nach seiner Hand, hielt sich an ihr, der warmen, lebendigen, hielt sich sehr fest. Er erwiderte den Druck. Aber er ahnte nicht, was sie bewegte. 3 Tage lebte er so, schwerlos, gelöst von dem Wirbel seines Alltags. Am 3. Tag plötzlich, er war allein im Zimmer und Niklas Pfeffle stand vor ihm, fetten, unbewegten Gesichts, fiel die Außenwelt ihn an, das Zurückgelassene, Akten, auf Unterschrift wartend, Beamte, Geschäftsleute, alle jagten, hetzten, kribbelten hinauf, zielten hin, wo er stand, gefährdeten ihn. Und er hatte seine Hand nicht im Getriebe. Unbegreiflich, dass er so ruhig hier saß, unbegreiflich, dass er die Tage hier an nichts gedacht hatte. Die Blumen sanken ihm zurück in ihre Stummheit, nichts mehr spürte er vom Hauch und Leben der Dinge. Vor ihm standen herzogliche Reskripte, Intrigen der Landschaft, Leben, Macht. Mit halber Seele nur schaute er auf sein Kind, das ihm verströmend im Arm lag. Er riss sich los und schon lag das Mädchen, das weiße Haus, die feierlich frohen Blumenterrassen, wesenlos hinter ihm. Und die Kapsel sprang zu. Wie er durch den Wald ging mit Niklas Pfeffle, rasch den Karrenweg zu, sah er plötzlich unter einem Baum am Rand einer Lichtung ein Mädchen, bräunlich, kühnes Gesicht, stark blaue, große Augen, seltsam unter dunklem Haar, die Hände hinterm Kopf verschränkt, hinstarren schräg hinauf durch die Stämme, aber nicht in der Haltung einer Ruhenden, sondern angestrengt, gekrampft. Er ging gerade auf sie zu. Sie war schön, sehr anders als die Mädchen im Lande. Auf dem bräunlichen, kühnen Gesicht standen sonderbare, nicht alltäglich schwäbische Gedanken. Erst als er auf dem weichen Waldboden ganz nah an ihr war, sah sie ihn, sprang auf und starrte ihn aus schreckgeweiteten Pupillen an. Der Teufel! Und lief davon. Süß erstaunte. Magdalene Sibylle Weißensee, eine Pietistin, die Tochter des Prälaten Weißensee. Die Demoiselle Magdalene Sibylle Weißensee konnte nicht mehr los von dem Gesicht dieses Teufels, den sie im Wald gesehen hatte. Sie fühlte sich berufen, hinfort mit dem Teufel zu kämpfen, ihm zu Gott hinüberzuziehen. Sehnsucht aus Kitzel und Grauen gemischt, trieb sie immer wieder in den Wald von Hirsau, aber sie begegnete dem Teufel kein zweites Mal. Seltsam war, dass sie von dieser Begegnung den Brüdern und Schwestern im Bibelkollegium nicht sprechen konnte. Selbst der Beate Sturmin, der Führerin, der Erweckten, der Blinden, Heiligen, hielt sie dieses Gesicht geheim. Es war ihr vorbehalten, ihre Aufgabe, ihr Beruf, mit dem Teufel zu kämpfen. In ihrem Erinnern wurden seine Augen noch fressender, gewölbter, sein Mund stand noch röter, lüsterner, gefährlicher, in dem sehr weißen Gesicht. Luzifer war schön. Das ist seine stärkste Kraft, seine Lockung. Aber ich muss ihn zu Gott führen, an die Hand nehmen, nicht loslassen. Es muss ein Triumph muss das werden. Ein Triumph, in dem man verging. Man musste die Augen schließen, so wohlig war es, sich solchen Sieg auszumalen. Was wissen sie im Bibelkollegium, die armen Brüder und Schwestern? Was redet die von den kleinen Sendlingen des Belzebubs oder von dem Herzog und seinem Juden? Es sind harmlose kleine Teufel, der Herzog und der Jud. Gegen den wahren, den wahrhaftigen Satan, den ich gesehen habe. Ja, ich habe ihn gesehen. Und ich habe ihn zu bestehen. Und auch der Magister Jakob Polycarp Schober hatte sein Geheimnis. Den Brüdern und Schwestern des Kollegiums sogar, die schlicht vor sich hin lebten und keine scharfen Beobachter waren, fiel der Glanz auf, der heilige Glanz, den das sanfte, etwas pausbackige Gesicht des jungen Mannes aussonnte, wenn man die frommen Lieder vom himmlischen Jerusalem sang. Er sah dann vor dem weißen Haus mit den Blumenterrassen das Mädchen im Zelt, sich dehnend und verträumt, nach fremder Sitte gekleidet, mattweißes Gesicht unter blau-schwarzem Haar. Er war noch mehrmals schüchtern und in Herzensangst über den Zaun gedrungen. Er hatte auch ein zweites Mal das Mädchen gesehen, aber das war an einem kahlen, widrigen Herbsttag gewesen. Sie war dunkel gekleidet und ihr Bild verfahlte vor jenem ersten, viel seltsameren, prallbesonnten. Später einmal hatte ihn die Stuttgarter Brüdergemeinde veranlasst, sich um die herzogliche Bibliothekarsstelle zu bewerben, aber das war daran gescheitert, dass er das Geld nicht hatte, das von dem Grazialamt gefordert wurde. Dieses vom geheimen Finanzrat Süß eingerichtete Amt war nach seiner Auffassung schuld daran, dass die fähigsten Köpfe nicht in die ihnen zustehenden Ämter gelangen konnten, weil ihnen die Mittel fehlten, während sie reichen Dummköpfen zufielen. Aber andererseits war der Magister Schober froh über sein Missgeschick, denn so konnte er in Hirsau bleiben und um den Wald und das Weiße Haus herumträumen. Es stellte sich aber zwischen ihm und Magdalene Sibylle im Kollegium eine merkwürdige innere Verbindung her. Die Brüder und Schwestern seufzten demütig und dankbar von den schweren, seligen Zeiten der Not und der Erweckung, von dem grauslichen Juden, den der Herr über das Herzogtum gesandt hatte und den sie in aller Frömmigkeit für ihre Geldabgaben sowohl als auch für ihre Seelennöte verantwortlich machten. Und der Magister sah das himmlische Mädchen und Magdalene Sibylle sah den Luzifer. Und ihre Träume woben über alle und gingen durch ihre einfältigen Gesänge und verschlangen alle miteinander und erfüllten den kahlen, nüchternen, niedrigen Raum. Der Krieg war aus. Karl Alexander fuhr heim in seine Hauptstadt. Er war schlecht gelaunt. Der nächste Zweck war zwar erreicht worden, er hatte sein Land vor Überfall und Plünderung gewahrt, aber eigentlich waren das doch recht magere Resultate und weit entfernt von der Gloire, von der er geträumt. Verdrossen saß er in seiner Kutsche. Das Übel seines lahmenden Fußes hatte sich verstärkt, sein Asthma bedrängte ihn. Eine Diligence kam ihm entgegen, bog respektvoll aus vor der herzoglichen Kutsche, hielt. Unter den in Demut erlöschenden Gesichtern erkannte Karl Alexander ein mürrisches, unerregt grüßendes. Breit, blass, platte Nase unter mächtiger Stirn, trübgraue Augen. Rabbi Gabriel. Er erschrak leicht. Ihm war, als höre er die knarrige Stimme: Das erste sag ich euch nicht. Und er dachte an den Fürstenhut, den der Rabbi ihm als das zweite vorausgesagt hatte, damals, als er den Kabbalisten zu dieser Weissagung genötigt hatte. Er selbst hatte nicht geahnt, dass er je auf den Herzogthron gelangen würde. Jetzt schnürte ihn unheimliche Gebundenheit. Er sah sich plötzlich schreiten in einem stummen, schattenhaften Tanz. Der Rabbi vor ihm hielt seine rechte, Süß hinter ihm seine linke Hand. Schritt er ganz vorne durch viele Hände mit ihm verstrickt, nicht auch der dicke, lustige Friedrich Karl, der Schönborn, der Würzburger Bischof? Wie schaurig possierlich er aussah. Und alles war trüb, nebelhaft, farblos. Tiefer verdrossen fuhr er weiter. Befreit aufatmete das Land, streckte sich in fröhlicher Erwartung. Aus der Krieg. Zurückkehren werden jetzt die Seele. Unsere Männer kehren um. Und mein Schätzli kommt zurück. Es wird kein Mangel mehr sein. Ja, ja, mein und Frau ist kommen. Und ein Mann im Bett. Und Pferd im Stall. Felder bestellt und Weingärten nicht mehr länger verludert. Jeder, auch der kleine Bürger, wird genug haben, wie vor dem Krieg. Und was der Acker trägt, bringt im Land und für uns selbst. Nach Westen alle Blicke, von wo die Truppen wieder herkommen, die Männer, die Pferde, die Zelte, Wagen, Tross, Proviant. Das Entbehrte zurück, das Ersehnte, Mangelnde, Dung und Saft zurück. Nach Westen alle Blicke wie in Dürre nach aufziehenden Wolken. In Stuttgart erwartete den Herzog von allen Seiten Ärgerliches. Mit seiner langweiligen, zähen, enervierenden Nörgelei und Reklamiererei rückte der parlamentarische Ausschuss an. Er wies ihn ab. Aber schließlich musste er ihn empfangen. Jäger und Bellon, die Wortführer. Durchlaucht. Der Krieg ist vorbei. Es ist nicht länger nötig, unsere Söhne unter Waffen zu halten. Wir müssen verlangen, dass nach dem erfolgten Friedensschluss die Abrüstung unverzüglich vorgenommen wird. Die Zeiten des Krieges haben uns schwer genug getroffen. Ach, wer bestimmt denn das? Hä? Habt ihr die Franzosen verjagt, oder ich? Unsere Söhne haben es getan, Durchlaucht. Raus! Unverschämtes, undankbares Volk! Durchlaucht! Ich regiere in diesem Land! Durchlaucht, durchlaucht! Sie werden die Besorgnis der Männer dieser Deputation richtiger einschätzen, wenn Sie bedenken, dass viele Höfe im Land durch dringendere Kriegsnotwendigkeiten vernachlässigt wurden. Es muss mit dem Frieden auch wieder Ruhe und Sorglosigkeit in unser Land kommen. Der Herzog zwang sich nur mühsam, nicht mit Fäusten über die Delegation herzufallen. Der Prälat von Hirsau, Philipp Heinrich Weißensee, hatte versucht, etwas mehr Besonnenheit in das Gespräch zu bringen. Aber die beiden Bürgermeister, Jäger und Bellon, hatten den Herzog so verärgert, dass er sich schließlich alle höchst unwirsch und ungnädig unter Atemnot und Husten, Flüchen und Beschimpfungen polternd fortjagte. Er berief den Süß. Der trug wie stets ein fertiges Projekt in der Tasche. Karl Alexander empfing ihn nach dem Bad, im Schlafrock. Der Kammerdiener Neufer rieb ihm den lahmenden Fuß, der Schwarzbraune lief mit Tüchern, Kämmen, Bürsten ab und zu. Lächelnd, verbindlich, setzte Süß den feinen, giftigen Plan auseinander. Hier nachgeben, Durchlaucht, heißt die Zügel schießen lassen. In einer so wichtigen Angelegenheit sollten Sie sich nicht begnügen, mit den 11 Herren des Parlamentarischen Ausschusses zu verhandeln. Es muss vielmehr der Ausschuss aus den übrigen Abgeordneten verstärkt werden. Ja. Und was gewinne ich damit? Es sind natürlich bei einer solchen Ergänzung nur diejenigen Deputierten beizuziehen, deren treue und loyale Gesinnung gegen ihre Durchlaucht feststeht. Was denkt er dran, die Opposition auf diese Weise mühelos auszuschalten? Sie würde überstimmt, Durchlaucht. Hans Würst mache ich so aus dieser Vereinigung von renitente Plagegeister. Er ist ein Genie, Süß. Ja, bloß, wie will er die zuverlässige Abgeordnete herausfischen? Wenn Durchlaucht mir vertrauen wollten, das mir zu überlassen, ist doch nur ein einziger Aufrührer unter den beigezogenen Deputierten. So mag man mich mit Schimpf und Schande über die Grenze jagen. Gut, Süß. Tu er, was er vorhat. Denselben Abend noch konferierte Süß mit Weißensee. Es ist wohl nicht zu übersehen, dass der Ausschuss in seiner jetzigen Zusammensetzung eine so wichtige Affäre nicht entscheiden kann. Ja, der Ausschuss besteht aus den 11 maßgeblichsten Männern im Land. Ja, gewiss. Der Herzog aber hält es für unbedingt notwendig, den Ausschuss zu verstärken, damit nicht eine Entscheidung getroffen wird, die jedermann zu bereuen hätte. Es geht um die europäische Bedeutung des Herzogs, der entsprechende Befugnisse zugestanden werden müssen. Also wir haben Gesetz und Parlament. Wer könnte wohl nach Ihrer Meinung, Herr Prälat, von den Abgeordneten Verständnis für die großen Probleme unseres Landes haben, um mit Gewinn für den Fürsten und somit fürs Volk bei einer solchen Ergänzung beigezogen zu werden? Über die Umsicht und die Gewissenhaftigkeit des Herzogs wäre ja jedes Wort des Zweifels sicherlich ungerecht. Natürlich, man könnte vielleicht den einen oder anderen... Ja, wenn wir entscheiden sollen, müssen wir Namen haben. Es werden da einige Namen in Betracht kommen, über die ich nachdenken will. Aber Sie gedenken doch, in Stuttgart zu bleiben, sodass wir darüber noch konferieren können. Ach, überhaupt ist es schade, dass Sie immer noch in Hirsau leben. Der Herzog hat neulich auch davon gesprochen. Seine Durchlaucht meinte, der Präsident des Hofkirchenrats scheine ihm alt und ausgeschöpft. Seine Durchlaucht machte sodann den Vorschlag, Sie zu fragen, das Amt zu übernehmen. Seine Durchlaucht würde einen Berater von Ihrem diplomatischen Blick und Ihrer Erfahrung und Gelehrsamkeit in Stuttgart höchst willkommen heißen. Naja, das müssen Sie ja nicht hier und jetzt entscheiden. Nur... wenn wir dem Herzog bald mit den Namen der noch hinzuzuziehenden dienen könnten, dann... Ja. Nun gut, dann ja. Was hilft das Zögern? Das ist... Schwächlinge sind wir alle und Verräter womöglich, wenn das darauf ankommt. Diese Welt ist eben durchaus nicht die beste aller Denkbaren, die gewisse à la mode Philosophen uns glauben machen möchten. Also ich würde sagen, dass die Räte der Schäffler, Till, Lautz, Bühler, ja, auch Metz, ebenso natürlich Halbachs, ja, sind durchaus dem Fürsten zugetane Deputierte. Sehr gut, das hilft uns, erleichtert uns die Wahl. Ja, ich meine, nicht aber, dass ich an der Loyalität solcher, die ich hier nicht genannt habe, zweifeln möchte. Aber natürlich andererseits muss man, wenn man ehrlich ist, vielmehr ein ehrlicher Verräter ist, dann muss man... Weißensee wand sich und war geschmeichelt und schob sein schlichtes Gewissen beiseite und redete umschweifig drauf los. Ausgeschrieben wurde die Tagung. Ausgeschlossen wurden nach einer Liste des Weißensee alle Abgeordneten der Opposition, ihre Proteste nicht beachtet. Herzogliche Kommissarien erschienen mit starkem militärischem Geleit in den einzelnen Städten, Ämtern, redigierten gewalthaberisch Wünsche, Vollmachten, bindende Aufträge der Bevölkerung an die Deputierten. Unter solchen Auspizien trat der Landtag zusammen, der über die auf Jahrzehnte hinaus wichtigste Frage schwäbischer Politik, die Unterhaltung eines ansehnlichen stehenden Heeres, zu entscheiden hatte. Nicht im Landschaftshause in Stuttgart hielt dieses Rumpfparlament seine Sitzung ab. Der Herzog hatte verfügt, dass die Session der bequemeren Kommunikation mit seiner Person wegen in seinem Ludwigsburger Schloss unter seinen Augen stattzufinden habe. Die kleine Stadt quoll über von Soldaten. Die Deputierten tagten bewacht von einem starken Militäraufgebot, immer gefährdet von ihren Schützern, beim kleinsten Wort der Opposition festgenommen zu werden. Der Herzog erschien nach einer nonchalanten Eröffnungsrede überhaupt nicht mehr. Er nahm Parade ab, hielt kriegerische Übungen in der Umgebung, während seine Minister lässig, gnädig, den Deputierten auf schüchterne Fragen vage, hochmütige Antworten gaben. Auf diese Manier wurden die ungeheuren Militärforderungen des Herzogs genehmigt. Dazu Verdoppelung der Jahressteuer und der 30. von allen Früchten. Geltung haben sollte dieser Steuermodus, solange die bedenklichen Zeiten dauerten und das Land es vermöge. Als unter den Musketen der Soldaten die Herren bescheiden die Frage aufwarfen, wer denn über die Bedenklichkeit der Lage und die Leistungsfähigkeit des Landes zu befinden habe, wurden Süß und General Remchingen so grob, hochfahrend und drohend, dass die Deputierten mürb und erschrocken auf genauere Festlegung dieses wichtigen Punktes nicht bestanden. Niemals hatte, seit es eine Verfassung im Land gab, ein württembergischer Herzog vom Parlament solche Zugeständnisse erreicht wie Karl Alexander und sein geheimer Finanzrat Süß. Zwei Wochen nach der Tagung wurde der Prälat von Hirsau, Philipp Heinrich Weißensee, Präsident des Hofkirchenrats in Stuttgart. Lasst uns die Schand ersäufen. Uns hat man nicht gefragt. Man hat sich die Kreaturen des Judenkult, die Schäfer, Till, Lautz und solche Schleimbeutel. Ja, was soll man noch dazu sagen? Man wird nur eingesperrt, wenn man ein Wort riskiert. Ich habe Erfahrung. Aber ich sag's trotzdem. Und am vorigen Herzog regierte eine Hur und jetzt regiert ein Jud. Was? Was ist? In den Ländern ringsum, in der freien Stadt, da genießen sie jetzt den Frieden. Bei uns, da sieht der Friede schlimmer aus als der Krieg. Ja, draußen im Feld hat der Jud dem Herzog bloß Geld fürs Militär schaffen müssen. Jetzt schafft er Geld zusammen für die Truppe, für die Hofhaltung. Die möchte nicht wissen, was er da in seine eigene Tasche steckt. Ja. Ich hab das Bild vom Herzog gleich ins Feuer geworfen, wo die Erpressung bekannt worden ist. Hat schwer brennt. Der Herzog mit samt seine 700 Axtmänner und der Festung Belgrad. Ich hab's auf der Mist geworfen. Da verrottet es zu langsam. Hast du auch ein Quartier umgekriegt? Ja, wer bleibt da wohl verschont? Ja. Kaserne gibt es nicht, also auf zwei Familien ein Soldat. Da bleibt keiner verschont. Und du darfst nicht einmal den Mund aufmachen. Ja. Nicht einmal in deinem eigenen Haus. Ja. Spioniere sind überall unterwegs und gleich kennen sie dich. Ja, dann musst du doppelt zahlen, so ist. Oder sie sperren dich ein. Ja. Und die Offiziere, die fressen dir Tau vom Kopf. Dieses katholische Exempel. Die haben das so eingerichtet, dass kaum einer unseres Glaubens unter ihnen ist. Alles katholische Herrendiener. Lauter bloß katholisch. Fressende Enttäuschung überall im Land, als die Armee nicht aufgelöst wurde. Als immer mehr Geld dem Volk abgepresst wurde für die Kassen des Herzogs. Und Süß, es war ein Wunder, es war Zauberei, schaffte das Geld. Als hätte er eine Wünschelrute, spürte er jeden versteckten Fleck, es an den Tag zu scharren. Während des Krieges hatte er die Schraube erst angesetzt. Jetzt, langsam, mit unheimlicher Ruhe und Festigkeit, drehte er zu. Niedergehalten von dem würgenden Druck der Soldaten, schrie nicht das gequetschte Land, stöhnte gequält, blutete veratmend seinen Saft aus, seufzte gedrosselt, verging. Auflagen, immer neue, Stempel auf alles, auf Schuhe selbst und Stiefel. Es werden nächstens auch noch die Menschen gestempelt, auf die flache Hand gebrannt oder auf die Fußsohle. So vier Groschen das Paar. Ämter und Stellen waren auch früher schon verschachert worden. Süß raffinierte das System, setzte eine eigene Behörde dafür ein, das Grazialamt. Wenn du ein Amt haben willst, brauchst du nur Geld. Hirn erübrigt sich. Jeder Posten kann gekauft werden, ob Schultheiß, Dorfrichter, ja. Badmeister oder Abdecker. Ja, der Obermeier ist ausgewandert mit seiner Familie. Dann übers Wasser, Pennsylvanien. Beide Sehne hätte soll er Soldat werden. Und er selbst ist sein Amt losgeworden, weil er sich geweigert hat, dafür zu zahlen. Seit über 5 Generationen sind die Obermeiers als Schultes im Dorf. Ist doch eine Schande sowas. Jetzt hat er sich heimlich davor gemacht. Gott stehe ihnen bei. Dieser Halbwachs ist auch so ein Spion des Juden. Expeditionsrat ist er worden. Für viel Geld, das er dem Süßer zahlen müssen. Das weiß ich. Jetzt holt er sich den Mammon wieder. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Sache kennt, die dem Kamerad Wolf widerfahren ist. Bei dem Hauptzoller. Ach so. Ja. Was? War ein Eigenbrötler und glaubte immer recht zu haben. Aber was ich mit dem Mann getrieben habe, ist stark. Ja, erzähl. Ja, ich habe einen Bericht geschrieben. Ich lese es euch mal vor. Erst gab es einen Prozess. Völlig ohne Grund. Dann schlug der Halbwachs ihm einen Vergleich vor, den der Wolf nicht annahm. Er wollte sein Recht. Also ging das Verfahren weiter und sie nahmen ihm erst einmal seine Bissinger Mühle. Als sie dann an die Pfändung seines Weinberges gingen und der herzogliche Beamte bei ihm erschien, da packte er den in seiner Wut an der Gurgel und würgte ihn und jagte ihn vom Hof. Hat ihm aber nichts geholfen. Sie holte seinen einzigen Sohn und presste ihn zu den Soldaten, gerade als er heiraten wollte. Hatte auch schon den Heiratskonsens. Der Wolf, der ging zum Herzog, ließ sich nicht abwehren und kam auch vor. Der Herzog war erstaunt. Die Akte wurde herbeigeschafft, viel darin gelesen. Aber dann kam der heimtückische Hofkanzler Schäffer und beschwatzte den Herzog. Es sei alles in bester Ordnung. Der Wolf sei ein Radaubruder und Querulant. Ja. Darauf wurde der Kriminalprozess gegen ihn verschärft, Gefängnis gegen ihn verfügt. Aber der Wolf ist ins Ausland geflohen. Half ihm aber nichts. Der arme Mann ist verkommen. Die ganze Gieder hat das Fiskalamt beschlagnahmt. Das alles kommt von den Juden. Natürlich. Aber diese Halbwachs, Schäfer und wie sie heißen, die sind nicht besser. Sie sind sogar noch schlimmer. Wenn man bedenkt, dass sie uns im Parlament vertreten. Der Jud ist ein Jud, der kann nicht anders. Aber diese sind gekaufte Kreaturen. Fest steht jedenfalls, dass der Jud kein offizielles Staatsamt innehat. Aber trotzdem wird von seinem Haus in der Seegasse regiert. Und weder vom Schloss noch vom Landschaftshaus. Alle diese verfluchten, kniffligen Reskripte, die sie da einem um den Hals hängen wie Mühlsteine. Und die, wo sie uns verpassen, die machen da nur ein harmlos Gesicht dabei. Kommt alle aus der Seegasse von dem Juden. Verlasset euch drauf. 6,5 Tonnen Goldes quetschte innerhalb eines Jahres die Justizbehörde in die herzoglichen Kassen. 1¼ Tonnen davon berechneten die Kassiere des Süß als Spesen und Provision. Über eine halbe Tonne außerdem behielt Süß zurück. Sie verrechnen für gelieferte Preziosen. Süß merkte bald, wie man die Fäuste ballte, wenn man an seinem Haus vorüberging, Verwünschung knurrte ausspie. Ein Kühner klebte sogar einmal ein Pasquill an, nächtlich heimlich spähend nach allen Seiten. Denn Süß hatte überall seine Leibhusaren und Spione, und wer sich gegen ihn verging, konnte unversehens in den Kasematten von Hohen Asberg, kreuzweis geschlossen und in ewiger Nacht sitzen. Seine Macht trug Süß jetzt offen und in aller Sonne vor sich her und zeigte kokett und prahlerisch seine Meisterschaft in den Künsten des Hofs und der Gesellschaft. Kein Fremder von Stand kam nach Stuttgart, der nicht dem allmächtigen Günstling seine Aufwartung gemacht hätte. Er vermehrte seine Dienerschaft, dass seine Leibhusaren in ihrer weinroten Livree schier eine kleine Kompanie bildeten. Die Minister und hohen Beamten hielt er in knechtischer Unterwürfigkeit. Sie fürchteten ihn fast mehr als den Herzog. Pfiff er, so kamen sie in vollem Sprung daher. Beim leisesten Widerspruch drohte er mit kreuzweis schließen lassen, auspeitschen und am Galgen begraben. Und Murren hob sich, und die Gesichter waren verzerrt von Gift und Ohnmacht. Es ächzte das Land, wand sich unter dem würgenden Druck. Korn wuchs, Wein wuchs, Gewerbefleiß rührte sich, schuf. Der Herzog lag darauf, mit seinem Hof und seinen Soldaten. Das Land trug ihn. 200 Städte, 1200 Dörfer, sie seufzten, bluteten. Der Herzog sog an ihn, sog durch seinen Finanzrat. Das Volk sagte, er söge durch den Juden. Und das Land trug den Herzog und den Juden. Er ist uns aber von Gott gesandt. Gott hat uns den Süß als Geisel gesandt und also heißet ihn willkommen. Wenn man einen Hund den ganzen Tag schlägt, so mag es nicht Wunder nehmen, dass er eines Tages durchgeht und sich einen anderen Herrn sucht. Die gemeinen Leute sind dem Hunde gleich. Der Herzog schlägt auf sie hinein, die Soldaten schlagen auf sie hinein, die Amtmänner, die Offiziere schlagen auf sie hinein. Der vornehmste Stock aber ist der Jud Süß. Das aber stehen sie nicht aus und gehen also durch und suchen einen anderen Herrn. Christum. Der Prädikant Ludwig Bronquell predigte also von der Kanzel in Bietigheim. Er war einer der zahllosen Erweckten und Erleuchteten, die trotz Erlässen und Strafen überall im Land die mühselig und Beladenen um sich scharten. Sie krochen zu Gott, wie getretene Hunde, leckten ihm die Füße. Und der Jude wurde für sie zur Peitsche, mit der Gott das Volk zu sich trieb. Süß kümmerte sich nicht um die Stimmung im Volk. Er wirbelte und es wirbelte um ihn. Geschäfte, Politik, fürstliche Geselligkeit, Frauen. Den Herzog hatte er durchaus in seiner Gewalt. Karl Alexander fühlte sich geheimnisvoll gebunden an diesen Mann, der als erster an seinen Aufstieg geglaubt und auf diese schwanke Basis so vertrauend sein ganzes Leben gestellt hatte, der ihm wie durch Zauberei alle Hindernisse aus dem Weg schaffte, an denen er und seine Räte sich vergebens abzappelten. Voll ehrlicher Bewunderung und ein ganz leises Grauen war ihr beigemischt, sah er, wie dieser Jude aus dem Nichts beibrachte, was man von ihm verlangte. Geld, Weiber, Soldaten. Und blind folgte er jedem Rat seines Finanzdirektors. Und nicht einmal sein alter Freund und Feldmarschall Remchingen vermochte den Herzog zur Überlegung anzuregen, die Befugnisse des Süß einzuschränken. Sie müssen eingestehen, Durchlaucht, dass dieser Jude mit Ihrer Erlaubnis sich auf eine Weise bereichert, die nichts anderes als ein himmelschreiender Skandal ist. Seine privaten Einkünfte sind unermesslich. Niemand kann ihn kontrollieren. Wer am württembergischen Hof etwas erreichen will, muss erst einmal mit Douceurs und Präsenten bei dem Juden vorsprechen. Was willst du, Remchinger? Lass doch den Kujot profitieren. Von jedem Profit, den er hat, profitiere ich das Doppelte. Es gibt nichts, woran er sich nicht bereichert. Der ganze Handel geht durch seine Finger. Auf diese Weise habe ich die schönsten Pferd und die wertvollsten Diamanten. Es ist mein Glück, dass er die Steine fanatisch liebt. Sonst müsste ich viel Geld an den Portugiese da bezahlen, diesen Pancorbo. Ich kenne die Geschichte, Durchlaucht. Dom Barthelemy Pancorbo, der Portugiese, der seine Beziehungen zu den Diamantenhändlern in Amsterdam dazu benutzt, die Preise bei uns in Wucher zu halten. Ja, und jetzt verlangst du von mir, dass ich dem Jud soll auf die Finger schlage, weil er diesen lästigen Konkurrenten beseitigt hat? Für Sie ist kein Vorteil daraus entstanden, Durchlaucht. Der Portugiese hat am kurpfälzischen Hof hohe Titel und Würden, die er zu seinem Vorteil benutzt. Sie haben den Juden groß gemacht, sodass er seinen politischen Einfluss überall benutzt, allein zu seinem eigenen Vorteil. Der Schmuck, den er an Sie verkauft, bringt ihm so viel ein, dass er von diesem Geld die schönsten Steine für sich behalten kann. Haben Sie den Solitär gesehen, den er an seinem Finger trägt? Lieber Freund, neide dem Juden nicht seinen Vorteil. Mir genügt es, dass ihm vor allen anderen zuerst das Beste angeboten wird. Und er ist klug genug, mir davon so viel zu lassen, dass ich keinen Nachteil spüre. Süß wusste, dass er viele Neider und Feinde hatte. Aber sollte er sich vor ihnen verstecken? Im Schatten, mit all ihrer Macht, unansehnlich wie Isaac Landauer. Papiere, Verträge, alle Zusagen der Macht und alles heimlich. Vielleicht soll ich mich taufen lassen wie mein Bruder. Dann adelt man mich und ich halte die gleiche Macht als Christ. Welch ein Unterschied. Nein, solchen Spott will ich nicht vor mir hertragen. Er stand, Jude, der er war, vor ganz Europa einsam, auf seinem gefährlichen Gipfel und lächelte und war elegant und selbstverständlich und auch der spärischste Blick konnte ihm kein leises Zucken nachspotten. Süß hatte auch die Münze gepachtet, aber er verschmähte es, an mindergewichtigem Geld zu verdienen. Zu einem so plumpen Manöver wollte er nicht greifen. Es war viel großzügiger, an dem erhöhten Umsatz des guten Geldes zu profitieren. So war das Geld, das er prägte, das Beste unter allen deutschen Scheidemünzen, das Gangbarste, das Gesuchteste. Vor allem aber juckte es ihn, durch die Solidität seiner Münzgebarung seine Feinde mundtot zu machen. Er wusste, hier würden seine Gegner zuerst einsetzen. Hier konnte er über den kleinsten Fehltritt stolpern. Wurde er andererseits hier reell befunden, so musste sein Kredit ungeheuer steigen. Gespannt wartete er auf eine Anklage, suchte sie zu beschleunigen. Und richtig, der plumpe Rämpchingen, der schon öfter versucht hatte, Süß beim Herzog in Misskredit zu bringen, ließ sich von anderen in solchen primitiven Finanzanschauungen bestärken und erschien wieder beim Herzog. Ich weiß, ich finde kein Gehör bei Ihnen, Durchlaucht. Aber der ganze Hof ist davon überzeugt, dass der Reichtum des Juden nur von dem Schwindelgeld herrührt, das er prägt. Der Sache muss man nachgehen. Der Herzog ordnete eine Untersuchung an und Süß, bescheiden stolz lächelnd, wies die Briefe der Agenten vor. Seine Stücke fielen zu schwer aus, es sei zu wenig Gewinn dabei und sonnte sich in seiner Unantastbarkeit. So spannte er ein Netz von Unternehmungen, vielfältig verästelt, übers Land. Er dehnte sich und badete in der Macht. In Urach war eine Leinwandkompanie, die der Familie Schertlin gehörte. Die Schertlin hatten klein angefangen, ihr Geschäft blühte und sie hatten nun eine Niederlassung in Maulbronn und betrieben in Stuttgart eine Seidenmanufaktur. Der Seniorchef der Familie, Christoph Adam Schertlin, hatte sich dann vom Kommerz zurückgezogen, das herzogliche Gebiet verlassen, in der freien Reichsstadt Esslingen ein Patrizierhaus gekauft und neu eingerichtet. Dort saß er nun, stattlich, reich, Ratsherr, hoch angesehen. Die Geschäfte der Stuttgarter Uracher Maulbronner Manufaktur leitete jetzt Johann Ulrich Schertlin, ein fester, kundiger, zupackender Mann mit der Erste unter den schwäbischen Industriellen. Er hatte sich eine Französin zur Frau genommen, aus der Emigrantenkolonie Pinage im Oberamt Maulbronn, die zu Ende des vorigen Jahrhunderts die vertriebenen Waldenser angelegt hatten. Eine schöne, fremdartige Frau, kurzer, roter Mund im weißen Gesicht, hochmütige, längliche Augen unter rötlich-blondem, leuchtendem Haar. Sie war ein Staatsweib, das war nicht zu leugnen, aber sie war verdammt stolz. Sie antwortete karg und kurz. Aber Johann Ulrich Schertlin konnte sich das leisten. Er saß dick in Geld und Würden. Er stellte Teufel noch eins seinem Hauswesen vor, wen er wollte und für gut hielt. Und er wandelte stattlich hin mit der Frau, die er liebte. Und sein Haus und Tagwerk gedieh. Nun hatte aber Süß einen Geschäftsfreund, einen gewissen Daniel Fohr in Venedig, der ihm aus der Levantine Kapital, Pferde, Juwelen, Stoffe und Wein vermittelte. Dieser Levantiner, ein großzügiger, gerissener Geschäftsmann, hatte den Rhein hinauf, hinunter einen ausgedehnten Handel mit Textilien in Gang gesetzt und benützte den Einfluss des Süß, jetzt ins Schwäbische hinüberzugreifen. Er erhielt Freiheiten und Gerechtsame, stieß aber überall hart auf die Konkurrenz der Schertlinschen Manufakturen. Süß, der dem Levantiner gern gefällig sein wollte, machte sich mit gewohnter, kalter Umsicht daran, diese Konkurrenz rücksichtslos niederzutreten. Die Fabriken der Schertlin wurden schikaniert, der Finanzdirektor als Strohmann des Levantiners errichtete auf eigenen Namen eine Manufaktur und die Zollbehörden wagten es nicht, dem Allmächtigen die Gebühren in der gewaltigen vorgeschriebenen Höhe zu berechnen. Es wurden von seinen Sendungen nur ganz geringe oder gar keine Abgaben erhoben. Dem Schertlin hängte man unter nichtigem Vorwand einen Prozess an, aus dem er sich nicht herausfinden konnte. Zwei jüngere Schertlin wurden, obwohl teuerlos gekauft, zur Armee eingezogen. Nur an den alten Schertlin Senior konnte man nicht heran, denn der saß ja im freien Esslingen. Die Hand des Süß lag schwer auf der Familie und Johann Ulrich wirkte an dem Kummer über den unverschuldeten Niedergang seines Geschäfts, an der Schmach, zwei junge Schertlin zur Armee gepresst zu sehen, an dem Gram, seine schöne Frau nicht in den fürstlichen Glanz setzen zu können, den er für sie träumte. Da bekam endlich Süß eine Schlinge in die Hand, den Johann Ulrich zu fangen. Der eine junge Schertlin, der Soldat, hatte Urlaub erhalten nach Esslingen zu seinem Großvater und kam von dort nicht zurück. Verhandlungen zwischen dem Herzog und der Stadt über die Auslieferung von Deserteuren schwebten, waren aber noch nicht abgeschlossen. Auf Betreiben des alten Ratsherrn weigerte sich die Stadt, den jungen Menschen herauszugeben. Da fingen die Leibhusaren des Süß einen Brief Johann Ulrichs auf, in dem er den Alten bestärkte in der Ablehnung, den Deserteur den herzoglichen Kommissaren zu überlassen. Dies war Kriegsverbrechen, Hochverrat. Als Johann Ulrich sich weigerte, sich den Kriegsinquisitoren zu stellen, wurde er aufgehoben, auf den Hohentwiel gebracht. Man munkelte, ein Militärgericht werde ihn aburteilen, lebenslänglich Kugeln zu schleifen. In dem verödeten Haus saß blass die Französin. Das neugierige Mitleid der Verwandten und Befreundeten hörte sie schweigend, die kurzen roten Lippen fest verkniffen. Doch erschien schließlich bei ihr der Rat Bühler vom Fiskalamt, ein weitläufig Verschwägerter der Schertlin, und riet ihr, sie solle den Süß aufsuchen. Es ist das Beste, den Mann zu retten. Aus eurem Munde das? Habt ihr nicht ausgespuckt sonst vor dem Juden? Nicht ausgespuckt. Bedenken habe ich. Bedenken sind doch angebracht. Aber der geheime Finanzrat wird verleumdet. Durch euch also. Denn ihr spracht immer von ihm als von einem Gauner. Er ist hart auf hart in seinen Geschäften, das ist natürlich. Aber er ist nicht rachsüchtig. Er wird euch anhören und euch helfen. Bedenkt zudem, dass der Prozess immer näher rückt. Und dann könnte es zu spät für euren Bittgang sein. Die Waldenserin ging zu Süß. Sie war aus gutem Haus, in ihrer Familie lebte die Tradition französischen Hoflebens, Glanz und herrenhaftes Gehabe. Sie sah die Säle des Süß, die weinroten Lakaien, die Pagen, die Teppiche, Statuen. Wie anders ist hier alles. Wie eng dagegen die Behäbigkeit der Bürger. Dieser Schertlin. Hier war sie zu Hause, das hier war die Fülle, der Überfluss, jenes Überflüssige, das das Leben aus einem Gezwungenen zu Tragenden, zu etwas Leichtem, Herrlichen, Liebens- und Sehenswertem machte. Madame, quelle surprise, et quelle beauté. Je suis ravi de vous voir ici, madame. Süß traktierte sie ganz als große Dame, sprach, da es ihr lieber zu sein schien, nur Französisch, streichelte sie mit mondänen Komplimenten. Sie wissen, warum ich gekommen bin. Wer Sie sieht, vergisst alle Geschäfte, Madame. Vergisst sich selbst, Madame. Er redete mit keinem Wort von ihrer Bedrängnis. Sie empfand, das war ihre Luft. Wäre sie nicht als Supplikantin gekommen, sie wäre ihm wie von selbst zugefallen. So aber, wie er plötzlich mit zynischer Galanterie eine Brücke schlug von ihrem Anliegen zu seiner Begierde, stand sie reglos, totenhaft fahl. Es steht Ihnen die Blässe ganz außerordentlich zu Gesicht, Madame. Unterstehen Sie sich nicht. Ich schäme mich, dass ich nicht bedachte, mit wem ich es zu tun habe. Dann also nicht. Glatt und ohne eine Miene zu ändern, verneigte er sich lächelnd, geleitete sie zur Tür und wollte ihr Abschied nehmen, die Hand küssen. Mir küsst kein Jude die Hand. Süß entließ Johann Ulrich Schertlin aus seiner Haft, begnügte sich, die Affäre durch das Fiskalamt regeln zu lassen. Johann Ulrich kam mit einer Geldbuße davon, die allerdings so hoch war, dass sein Handel daran für immer erlahmen musste. Er tobte gegen den Juden, schrie, vermaß sich blutrünstiger Heimzahlung, aber es war hohles Gepolter. Er verkam mehr und mehr. Was er noch besaß, wurde versteigert. Der Levantiner kaufte alles. Auch die anderen Schertlin gerieten mit in den Sturz. Nur der alte Christoph Adam hielt sich in der freien Stadt Esslingen. Johann Ulrich machte einen Kramladen auf in Urach, verlotterte mehr und mehr, saß in Kneipen, besoff sich, fluchte gotteslästerlich gegen den Herzog und die höllische hebräische Wirtschaft. Aber während man sonst jede solche Unmutäußerung schwer bestrafte, ließ man ihn ruhig gewähren. Auch sein Kramladen wurde vom Amt in jeder Weise unterstützt. Die Behörden mussten von einflussreicher Stelle einen Wink bekommen haben. Die Waldenserin ging herum in ihrem ärmlichen Kleid, so stolz wie früher. Hochmütige Blicke warf sie mit ihren länglichen Augen. Durch die prunkenden Säle des Süß schleifte Isaak Landauer seinen Kaftan. Aufdringlich am Ärmel trug er das württembergische Judenzeichen, das niemand von ihm verlangte, das S mit dem Horn. Die glänzenden Spiegel warfen zwischen Lapislazuli und Gold sein Bild zurück, den klugen, fleischlosen Kopf mit den Schläfenlöckchen, dem schütteren, rotblond verfärbten Bart. Der Finanzdirektor zeigte ihm sein Haus. Der Mann im Kaftan stand vor den Vasen, Gobelins, klingelnden Pagoden, sah mit aufreizend spöttischem Lächeln hinauf zu dem Triumph des Merkur an die Decke gemalt, betrat vorbei an Pagen und Dienern die Privatgemächer, prüfte mit Fingern die kostbaren Stoffe der Möbel. Teurer Stoff. Muss euch gekostet haben, eine Menge Geld, Rep Josef Süß, das alles. Jetzt stand er vor den Büsten des Moses, Homer, Salomon, Aristoteles, schüttelte den Kopf. So hat der Moses nämlich nie ausgesehen. Aber aus dem Bauer krächzte der Papagei Akiba, wie Gruneuer durchlaucht geschlafen zu haben. Süß hatte Isaak Landauer lang erwartet. Er hatte für diesen Besuch sein Palais sorglicher vorbereitet als für den Besuch manches Fürsten. Er lauerte auf eine Bewegung der Überraschung, staunenden Anerkennens. Dem Mann im Kaftan gerade dem zu imponieren, verspürte er eine aufreizende, quälende Gier. Aber Isaak Landauer wiegte nur den Kopf, rieb sich die fröstelnden Hände und lächelte. Wozu, Rep Josef Süß? Wozu? Oh, Verzeihung. Was fährst du hier herum? Ich bin beschäftigt. Ich wusste nicht, dass hier Besuch ist. Verzeiht, verehrter Freund, das ist die Tochter des Kammerfiskals Fischer. Bei mir im Hause. Die Sophie Fischerin, ein großes, stattliches Mädchen, weiß, üppig, rotblond, sehr schön, leicht ordinär, entfernte sich erschrocken, nicht ohne Isaak Landauer erstaunt betrachtet zu haben. Alles gut und schön, Rep Josef Süß, aber wozu? Wozu gleich 30 Diener? Könnt ihr besser essen, besser schlafen, wenn ihr habt 30 Diener statt 3? Ich begreife, dass er euch die Schicksale. Ich begreife, dass ihr ein schönes Zimmer zum Essen wollt, ein gutes, breites Bett, aber wozu den Papagei? Was braucht da jeder Papagei? Süß schwieg, bis unter das Haar erfüllt von zehrendem Ärger. Dies war nicht Einfältigkeit, dies war Hohn, klarer, offensichtlicher Hohn. Was kein Minister sich erkühnte, der Mensch im Kaftan tat es mit der schlichtesten Selbstverständlichkeit. Machte sich ihm ins Gesicht hinein lustig über ihn. Und er war machtlos gegen ihn. Er konnte nur schweigen. Sicherlich wird er mir gleich wieder seine altmodischen Geschichten erzählen, die für die Gegenwart ganz ohne Sinn und Bezug sind, vom Ravensburger Kindermordprozess, der damals so vielen Juden das Leben kostete, unschuldig, der die große Judenvertreibung ausgelöst hat. Ja, ja, traurige Geschichte, ja. Aber das ist ja lange her. Narrheiten, die er einem immer wieder auftischt. Immer wieder muss man sich diesen Alten anhören. Wenn man ihn nur loswerden könnte. Aber ich brauche ihn. Ihr seid vorangekommen, Rep Josef Süß. Steil nach oben. Seit ihr gesetzt habt auf den neuen Herzog. Armer Schlucker habt ihr von ihm damals gesagt, Isaak Landauer. Ihr habt Glück gehabt und seid gestiegen und habt euch nun behängt mit Gold und Lapislazuli und seid ein angesehener Mann. Ein angesehener Jud. Was nicht dasselbe ist, Rep Josef Süß, versteht mich. Ich will euch nicht immer und immer wieder kommen mit dem Ravensburger Kindermordprozess. Obwohl er kann dienen als Lehre einem jeden von uns. wenn er sich einlässt und glaubt an das Glück, das ihn überfällt. Es sind andere Dinge geschehen hier im Württembergischen. Wenn ihr kennt die Sache mit dem großen Judenkünstler, aus Italien war er gekommen, der große Abraham Calorno. Mag jetzt her sein an die 100 Jahre. Was sieht vor ihm, geheiligt sei sein Name, 100 Jahre Josef Süß. Den Abraham Calorno hatte der Herzog Friedrich I., sein Generalkonsul war damals Maggino Gabrieli, der Herzog also holte den Juden mit großen Versprechungen ins Land. Und der Abraham Calorno war ein geschickter Mann, aimables Wesen, gelehrsam, und der Herzog war von seinem finanztechnischen Geschick wie verhext. Er hatte großes Zutrauen zu seinem großen Judenkünstler. Wies alle Beschwerden der Pfaffen und der Landschaft barsch und ungnädig zurück. Hat der Juden wegen sogar verbannt den Oberpfaffen Osiander aus dem Herzogtum. Und der Abraham Calorno und die Seinen saßen groß und prächtig in Stuttgart. Aber schließlich endete die Geschichte doch mit Graus und Schrecken. Was für gut geachtet werden kann für die Christen, rät Josef Süß, muss nicht gut geachtet werden für die Juden. Es wurde dem Abraham Calorno verübelt, dass er hat gemacht Geschäfte, an denen verdient haben Christen und Juden, aber die Juden hat man hingerichtet, martervoll hingemordet, und den Rest nackt und bloß aus dem Land gejagt. Juden auf lange Zeit nicht mehr ins Herzogtum gelassen. Nagende Würmer, haben sie uns geschimpft, Rabbi Josef Süß. Naja, nun nagen sie selber etwa nicht. Was lebt, nagt. Einer nagt am anderen. Jetzt seid ihr dran, Reb Josef Süß. Nagt. Nagt, solange sie euch dalassen. Als der Mann im Kaftan den unmutig zuhörenden Finanzdirektor endlich verließ, schritt er im Vorzimmer durch das spöttische und grimmige Getuschel Wartender. Unter der Tür begegnete er neuen Besuchern, dem Präsidenten des Kirchenrats Weißensee und seiner Tochter. Magdalene Sibylle, wie sie Isaac Landauer sah, hielt ihn für den Süß. So hatte sie sich schmuddelig und mit Kaftan und Schläfenlöckchen nach gelegentlichen Judenbildern den kleinen, widerlichen Sendling Beelzebubs ausgemalt. Dem Prälaten Weißensee hatte Süß zu verstehen gegeben, es sei nicht wünschenswert, dass der Flor der schwäbischen Damen fern von der Residenz blühe. Ludwigsburg und Stuttgart seien nicht reich genug, dass sie eine Dame derart entbehren könnten, wie man ihm die Demoiselle Weißensee geschildert habe. Und die Demoiselle Weißensee vermutete in der Aufforderung des Vaters, ihn aus Stuttgart zu begleiten, Berufung und Schickung. Wo sonst sollte sie ihre Sendung erfüllen, den Juden auf den rechten Weg christlicher Lebensführung zu bringen? Wo er dem Teufel begegnen können, als bei seinen kleinen Sendlingen, bei dem Herzog und dem Juden? So fuhr sie mit dem Vater in die Residenz, wach und in Bereitschaft. Als sie dann erfuhr, dass Isaac Landauer nicht der Jude sei, spürte sie leise Enttäuschung und saß in starker, gespannter Erwartung. Sie wurden vor den anderen vorgelassen. An den Lakaien in Haltung vorbei schritt sie vor dem Vater in das Kabinett, sah den Süß, erkannte, dass er der Teufel war, schwankte, sank um. Mein Gott, mein Kind, meine Tochter, ein Arzt, Exzellenz, ich bitte Sie. Es ist schon vorüber, Herr Präsident. Eine kleine Unpässlichkeit. Ich bin desolat, dass der Demoiselle-Tochter der Akzident zustößt, just wie sie das erste Mal meine Schwelle passiert. Verzeihung, Exzellenz, komm, Kind, komm doch mit. Magdalene Sibylle hatte die Sinne zurück, nur noch die dunkle, samtne Stimme des Süß im Ohr. Nicht die Augen öffnen, ihn nicht sehen müssen. nicht spreche. Nicht jetzt. Wie sie endlich wohl oder übel lebendig werden musste, sah sie Belzebubs Augen, die fliegenden heißen Gewölbten um ihre Brust, ihre Hüften gleiten, und sie schämte sich wild und gekitzelt. Süß hatte das Mädchen in ihrer Schlaffheit auf und ab gesehen. Er sah, dass sie schön war. Richtet euch auf, Demoiselle. Es wird euch wohler werden. Mit Blick und Tonfall und sanfter Berührung glitt er streichelnd, ergeben, galant, demütig um sie herum. Brauchte alle geölte Kunst seiner langen Übung. Ich weiß nicht. Ihr bedürft der Ruhe, Demoiselle, sprecht nicht. Es wird euch eine Sänfte bis zum Wagen bringen, der vor dem Haus wartet. Und auch ein Arzt wird bei euch sein. Ja, es tut mir leid, Herr Präsident. Ich wünsche baldige Genesung. Lasst mich hoffen, dass diese kleine Unpässlichkeit der Demoiselle recht bald vorüber sein wird. Über das holprige Gestammel des Mädchens, das die verwirrten Augen aus dem bräunlich fahlen Gesicht drohend halb gezogen auf ihn hielt, breitete er seine gewandte Konversation. Während sie die Eingangshalle durchschritten, kreuzte sie die Sophie Fischerin. Faul schleifte das blonde, üppige Geschöpf durch den Raum, äugte neugierig, schief, gehässig nach Magdalene Sibylle. Vor dem Haus des Süß in der Seegasse gaffendes Volk. Nacht, trübes Gemisch von Regen und Schnee, Windstöße, die Kleider unbehaglich um die Glieder peitschend. Die Leute stehen gepresst, harren aus, sehen zu, wie die Karossen vorfahren, leuchtend, lärmend durch die Nacht zur Redoute des Süß. Es ist keiner der öffentlichen Bälle, an denen Süß verdienen will, wo er durch Listen kontrollieren lässt, wer von Hofbeamtenschaft Volk fehlt. Hat er durch seine öffentlichen Feste der Haupt- und Residenzstadt Stuttgart einen rauschenderen Karneval aufgezwungen als je zuvor, sie genötigt, bei diesen Redouten auf einen Sitz für seine Tasche mehr Geld zu verbrauchen und zu verbrausen als sonst in Wochen, so sollte dieser intime Maskenball lediglich der privaten Schaustellung seiner einmaligen Größe und seines unerhörten Glanzes dienen. Nur die ersten Herren, nur die schönsten Damen aus der Umgebung des Herzogs waren zu diesem Fest geladen. Pünktlich zur festgesetzten Stunde fuhr die herzogliche Karosse vor. Karl Alexander entstieg ihr, heute nur leicht hinkend, als antiker Held mächtig und imposant. Die Herzogin Maria Augusta aber, die Taille dünnstielig aus dem üppigen, pfauenblauen Reifrock herauswachsend, den Eidechsenkopf zierlich züngelnd, war die Göttin Minerva. Sie trug eine Perücke diesmal, einen artigen Goldhelm darauf. Um die Brust schmiegte sich die Andeutung einer feinen, goldenen Rüstung. Ein Page trug ihr den Schild nach, ein anderer die Eule. Schon wollten die Fanfaren einsetzen, das herzogliche Paar zu begrüßen, schon erschien Süß an der Tür des Empfangssaals, schon rangierte man sich im Saal, als sich der Herzog im Vestibül verzog. Er hatte an der Seite seines Kirchenratspräsidenten ein Mädchen gesehen, groß, schön von Wuchs, im Gewand einer Florentiner Gärtnerin, wie sie den Mantel abnehmend, sich den riesigen, bebänderten Strohhut zurechtsetzend, auf einen Augenblick die Maske abnahm, sah er männlich kühne, bräunliche Wangen, steigblaue Augen in seltsamem Widerspiel zu dunklen, dichten Brauen. Er fühlte sich gepackt, wie seit Jahren nicht mehr beim Anblick einer Frau. Die Beine wurden ihm schwach, ein hohles Gefühl kroch ihm den Magen herauf. Die Herzogin schickte leicht lächelnd die flinken Augen von Karl Alexander zu dem Mädchen, das die Larve sogleich wieder vorgenommen hatte. Wir sollten hineingehen, euer Liebling. Meint ihr nicht auch? Durchlaucht, ihr erweist mir mit eurem Besuch die größte Ehre meines Lebens. Süß war schon herbeigeeilt, schlank und elegant in sarazenischem Kostüm. Wer ist die Dame? Die Demoiselle Tochter des Weißen See, Suponier. Des Weißen See? Die Demoiselle Magdalene Sibylle Weißensee. Festlich der Einzug, tief in die Knie sanken sich neigend die Gäste. Da die Herzogin die Komödie sehr liebte, begann Süß den Abend mit der Aufführung einer kleinen italienischen Oper, Der Wüstling wider Willen. Die neue Sängerin trat bei diesem Anlass zum ersten Mal auf, Graziella Vitali, eine Neapolitanerin, ein kleines, lebendiges Ding, leicht, fett, gelbes, hübsches, etwas derbes Gesicht mit zappelnden Augen. Süß hatte sich von ihrer Wirkung auf den Herzog viel versprochen. Sowas war sonst Karl Alexanders Schlag und Pläsier. Daraufhin hatte Süß auch der Sängerin große Aussichten gemacht. Doch als sie nach der Komödie dem Herzog präsentiert wurde und sich alle Mühe gab, ihn zu bewegen, mit ihr in ein verschlossenes Kabinett zu gehen, zeigte Karl Alexander nicht das geringste Interesse. Sie war wütend darüber und machte dem Süß bittere Vorwürfe. Magdalene Sibylle Weißensee hatte auch während der Komödie die Maske kaum abgenommen. Hinter ihr, unter dem großen Strohhut, versteckte sie das nervöse, zuckende Gesicht. Sie hat sich gern zwingen lassen, mit dem Vater hierher zu kommen, aber jetzt versagt sie. Ich habe nicht die Kraft, den Teufel zu bestehen. Wäre nie in diesen Saal gegangen. Sie ist ganz zerrissen und zerstört von der Aufgabe. Wäre ich in Hirsau geblieben, wäre ich nie diesem Teufel begegnet. Er ist der Teufel, dieser Jude. Aber wie soll ich ihn mit meinen schwachen Händen hinüberziehen zu Gott? Er ist mir die Natter am Busen. Mein Gott, ich schreie zu dir. Du aber schweigst. Was helfen mir die Bücher der Demut, Erkenntnis, Versenkung? Alles Buchstabe, alles Papier. Sie starrt in die Luft, sie will in Gott untertauchen. Aber die Luft bleibt leer, kein Gesicht erscheint. Es trägt sie nicht, alles ist schlaff und kahl und dumm und tot. Sie hat den Juden seit damals nicht wiedergesehen. Er hat mehrmals nach ihrem Befinden fragen lassen, ihr Blumen geschickt, auch einmal den Vater besucht, aber sie hat ihn gemieden. Einmal nur hat sie ihn gesehen auf dem Stuttgarter Schlossplatz, reitend auf seiner Schimmelstute Asiada, sehr glänzend. Fluch, Hass, Neid prallte gegen den schlanken Rücken des Reiters. Aber er prallte daran ab. Luzifer schaute nicht um. Sie sah ihm nach, ohnmächtiger als das fluchende Volk. Die hatten wenigstens Worte, ihr schrumpften Herz, Zunge, Schultern unter ihrer Ohnmacht. Sie hatte lange geschwankt, ehe sie zu der Assemblée gegangen war. Nun war ihr der Abend eine Enttäuschung und arge Verstörung. Süß kümmerte sich nicht um sie. Er hatte kaum ein kaltes Wort glatt höflicher Begrüßung an sie gerichtet. Sie konnte nicht wissen, dass dies kluge Berechnung war. Sie sah nur, Luzifer hatte kein Auge für sie. Aber ein anderer sah jetzt zum zweiten Mal das bräunliche, bewegte Antlitz. Sah es lange, kennerisch, genießerisch. Sah es auf und ab. Kotzdonner. Diese weißen Seen. So etwas gibt es. So etwas ist eine Schwäbin. Eine Untertanin. Hätte ich nie für möglich gehalten, dass dem Weißen See, dem Fuchs, so ein feines Gewächs im Haus heraufblüht. Er war auf das Fest gegangen mit der vagen, ziellosen Gier nach etwas Neuem. Das war nun was Neues. Jetzt hatte die Soiree ein Ziel. Die welsche Komödiantin, von der Süß ihm vorgeschwärmt, machte ihm einen neuen Appetit auf die feste, junge, besondere Schwäbin. Nach der Oper tafelt man. Nach der Tafel, während der Ball beginnt, sitzt das Herzogspaar mit den bevorzugtesten Gästen im Wintergarten. Der Hofkirchenratspräsident Weißensee führt mit dem Geheimrat Fichtel ein hintergründiges, umwegiges, diplomatisches Gespräch, wobei Fichtel nicht vergisst, regelmäßig von seinem Kaffee zu trinken. Auch der Portugiese Dom Bartolomeo Pancorbo, Juwelenkenner und ein großer Neider des Süß, hielt sich in der Gruppe bei der Herzogin, die sich mit Süß unterhält. Viel Schönes, Süß, habt ihr. Und auch viel Schund. Das schönste Stück in eurem Haus ist aber zweifellos der Solitär noch am Finger. Was verlangt ihr für ihn, Herr Finanzdirektor? Ich verkaufe ihn nicht. Ich bitte euch, die pfälzische Tabakmanufaktur, lasst den Stein sehen. Hier, ich zeige ihn euch, aber ich verkaufe ihn nicht. Nicht für diese glänzende Manufaktur? Nein, durchlaufen. Süß, komm ja einmal auf meine Seite. Trinke endlich etwas. Ja, ich trinke nicht viel. Ich umso mehr. Da muss man sein Schlafgemach und das Kabinett überlassen. Wenn die Marcel Weißensee auf irgendeine Manier dorthin bringen. Den Süß, wie er das hörte, stach es fein und ganz spitz. Er sah das Mädchen, wie sie ihn im Wald das erste Mal erblickte, wie sie schrie und weglief und später in seinem Arbeitszimmer, wie sie umfiel und sehr jung dalag. Das Mädchen gehört mir, ganz mir. Man braucht keine scharfen Augen zu haben, um zu sehen, dass das Mädel ein einziger Drang zu mir ist. Und er hatte, wie jetzt Karl Alexander von ihr sprach, eine rasende Begierde nach ihr. Aber er war so gewohnt, dass erst das Geschäft und der Herzog kamen und Weiber und Geilheit und Sentiment erst hinterher, dass er sogleich mit hemmungslos ergebenem Blick den Herzog ansah. Ich freue mich, eurer Hoheit dienen zu dürfen. Ich mache durchlaucht nur so Mrs. darauf aufmerksam, dass die Demoiselle, soviel ich weiß, eine Erweckte ist. Und also schwer traktabel und leicht Zustände kriegend. Auch möchte ich mir erlauben zu sagen, dass meines Bedünkens dieses Fass noch nicht angestochen ist. Hat er es probiert? Wie? Hat er es probiert? Gerade nach so etwas juckt's mir heute. Dass ihr Pietisch, den ich schwürzt der Brade doppelt. Und er nickte dem Weißensee, der sich mit Fichtel unterhielt, jovial und gnädig zu. Bald darauf, als sie eine Gelegenheit bot, setzte er sich ein wenig abseits zu Magdalene Sibylle und begann, sie um ihre Pietisterei zu hänseln. Ich bin zwar Katholik und ein ganz gemeiner Ketzer, aber mein Hofkircherat, der doch darin wohl kompetent sein muss, der Demoiselle Vater voran, ist gar nicht einverstanden mit solche schwärmerischen Meinungen. Magdalene Sibylle hörte nur gequält zu. Sie hatte Furcht vor Karl Alexander, vor seinem erhitzten Gesicht, seinen gefräßigen Augen. Seine Frivolitäten reizten sie nicht. Sie fühlte sich leer von Gott, sonst wäre sie ob solcher Lästerung wohl aufgewallt und hätte nicht gebangt, auch diesem wütigen Nebukadnezar ihre zornige Verachtung ins Gesicht zu glühen. Jetzt fühlte sie nur Widerwillen. Sie war so müd und traurig und Gott blieb im Dunkel sitzen. Gott würdigte sie, keine Antwort. Gott verwarf sie. Aber ich müsste ohne diese Larve vor dem Gesicht ansehen dürfen, um recht zu glauben. Wie er ihr die Larve abgenommen hatte, drangen seine gefräßigen und gewalttätigen Augen zügellos auf sie ein. Magdalene Sibylle hatte rasende Kopfschmerzen. Die Augen und die Worte des Herzogs zerrten an ihr wie etwas Scharfes, Schneidendes. Sie fühlte sich gespannt zum Zerreißen. Gleich wird sie etwas Wildes, Unsinniges tun. Da, im letzten Augenblick, erlöst sie ein Page der Herzogin, bringt ihr den Auftrag, ihrer Durchlaucht aufzuwarten. Sie war wie erlöst, dass sie den Herzog nicht mehr hören musste. Sie spürte das Wohlwollen, das von der Herzogin zu ihr herüberging. Doch wie sie mit einem scheuen Seitenblick zu Süß hinübersah, der sich förmlich tief verneigte, verwirrte sie dessen Gleichgültigkeit von Neuem. Sie saß stumm in der heiteren Umgebung wie abwesend. Und plötzlich löste sich Furcht, Spannung, Enttäuschung, Empörung, Erwartung in ungehemmtes Schluchzen. Durchlaucht. Durchlaucht. Es muss Ihnen die Luft hier nicht bekommen, Demoiselle. Kommen Sie. Wir wollen auf den Balkon treten. Die Demoiselle ist sehr empfindsam. Es wird vorübergehen. Kommen Sie, Demoiselle. Ich werde veranlassen, dass man Ihnen mein Schlafzimmer zur Verfügung stellt. Ruhen Sie sich aus. Süß nutzte geschickt die Gelegenheit, führte die Befangene geschüttelte fort. Die Herzogin suchte mit den Augen ihren Gemahl und konstatierte befriedigt, wie er, da Süß das Mädchen in seiner Nähe vorbeiführte, ihm zublinzelte. In das kühle Zimmer, in das Süß das Mädchen führte, drang der Lärm des Festes nur sehr leise. Es wirkte mit seiner frischen Luft wohlig, sänftigend. Es war das Zimmer vor dem Schlafgemach. Durch eine Portiere sah man das Prunkbett mit den goldenen Amoretten. Magdalene Sibylle saß auf einem niedrigen Divan, ruhiger atmend, gelöste die Haltung. Süß, der geschmeidig und verbindlich vor ihr stand, begehrte sie sehr. Es traf sich schlecht und ungeschickt, dass jetzt der andere kommen wird, der wahrscheinlich gar nicht zu schmecken verstand, was Köstliches ihm dazu fiel. Das Mädchen schaute langsam mit seinen großen, erfüllten Augen den Mann an. Süß hielt es für angebracht, den Blick mit jener hemmungslosen Hingabe zu erwidern, in der er geübt war, und solcher Hingabe im besonderen Fall etwas Väterliches beizumischen. Wie sie ihn ansah, gingen ihr die Gedanken wild im Kopf herum. Armer Luzifer. Er scheint sehr verirrter und unglücklicher. Es hat keinen Sinn, zu eifern und ihm mit empörter Beschwörung anzugehen. Ich will ihn ganz hart an der Hand nehmen und ihm mit sänftlichen Worten zureden, bis er zu Gott zurückfindet. Wie konnte ich zweifeln, ob ich die Kraft habe, wert zu meiner Sendung? Er wartet ja nur drauf, dass jemand komme und ihn mit Gott versöhne. Ich bin untröstlich, Demoiselle, dass Ihnen immer in meiner Gegenwart ein Akzident unterläuft. Das erste Mal, als ich das Glück hatte, Sie zu sehen im Wald von Hirsau, unter den Bäumen, liefen Sie mir davon. Als Sie mir dann mit Ihrem Herrn Vater die Ehre Ihrer Aufwartung machten, wurde Ihnen in meinem Hause nicht wohl. heute, wo ich glaubte, nach meinen bescheidenen Kräften alles getan zu haben, meine Gäste in guten Humor zu setzen, sehe ich zu meinem schmerzhaften Bedauern, dass ich es wieder nicht getroffen habe. Ist meine Visage wirklich so abominabel und widerwärtig, Demoiselle? Oder sind es vielleicht doch nur fatale Zufälle? Simuliere Sie nicht länger, Herr Finanzdirektor. Ich weiß sehr gut, dass Sie Luzifer sind, Sohn des Belial. Und Sie wissen, dass ich gesandt und gekommen bin, mit Ihnen zu ringen und Sie Gott zu unterwerfen. Süß hatte viel Übung mit Weibern, aber diese Anrede verschlug ihm die Sprache. Er wusste keine Antwort. Ich begreife sehr wohl, dass Sie glauben, Gott, Ihr Widersacher, werde Sie zurückstoßen. Es ist gewiss auch ein ungeheurer Entschluss, vom Tausendjährigen Trotz zu lassen. Aber glauben Sie mir, wenn dieser Trotz und arge Verstocktheit erst abfällt, dann ist die Seele wie befreit vom bösen Schorf und badet in Gott wie in Liebe, lauem, sichtigem Wasser. Mit derlei dringlichen Reden streckte sie ihm im Eifer die Hand hin. Süß ergriff ihre Hand. Von Ihnen belehrt zu werden, Demoiselle. Und sie waren beide auf dem besten Wege, als plötzlich der Herzog im Zimmer stand. Meine Pietistin. Wieder Genese? Mit weiten Pupillen, erschreckt, hilfesuchend, starrte Magdalene Sibylle auf Süß, gepresst atmend. Ich bitte mich zu entschuldigen. Ich muss zurück zu meinen Gästen. Und auf einmal war sie allein mit dem Herzog und der Papagei gellte Ma vie pour mon souverain. Und im Nebenraum, in hellerem, nacktem Licht, stand das freche, prunkende Bett. Unverhofft dieses Wiedersehen, gell? Man sollte es sich bequem machen. Es ist mir wieder besser. Ich will die Herzogin. Durchlauf. Ich bitte. Hoheit. Ich verdiene nicht, von euch so behandelt zu werden. Sie bekam ihre Kraft zurück, wehrte sich wild, doch ohne Aussicht, gegen den schweren, starken, erregten Mann. Mein Gott! Nein! Nein, ich will nicht! Es lasst mich! Süß, aus dem Kabinett zurück, stürzte sich mit einer gewissen grimmigen Erhitztheit in das Gewühl. Nun haben Sie das empfindsame Mädchen gut versorgt? Ja, durchlaucht. Er entzog sich einem weiteren Gespräch mit der Herzogin, aber da war er schon in der Nähe der kleinen neapolitanischen Sängerin geraten, die sich an den alten Fürsten von Thurn und Taxis herangemacht hatte und ihn umschmeichelte. Die Herzogin sah amüsiert ihren alten Vater in Abwehr gegen das dreiste Frauenzimmer, das ein anderer Gast mit gierigen Augen verschlang, der junge Aktuarius Götz, der mit seiner Mutter und seiner Schwester erschienen war. Beide Damen aber hatten mit Klatsch und Tratsch so viel zu tun, dass sie sich nicht weiter um den jungen Schwärmer kümmerten. Weißensee und der Würzburger Geheimrat Fichtel hatten gerade von dem schweren schwarz-roten Sekt probiert, der im westlichen Deutschland nur bei Süß zu finden war. Man sprach über Politik, aber Weißensee schien nicht bei der Sache zu sein. Er schnupperte mit dem klugen, mageren Kopf rastlos herum. Plötzlich, wie er den Süß sah, entschuldigte er sich bei Fichtel und flatterte in seinem seidenen Venezianermantel ungewohnt hastig auf ihn zu. Wo ist meine Tochter? Die Demoiselle hat etwas Kopfschmerzen. Sie hat sich in ein kühleres und stilleres Zimmer zurückgezogen. Fällt dir etwas? Ich muss mich doch um Sie kümmern. Bitte begleiten Sie mich. Nein, es ist am besten, die Demoiselle ruhen zu lassen. Zumal, soviel ich weiß, Serenissimus selbst sich um sie bemüht. Der Herzog hat sich über den neuen Kirchenratspräsidenten ungewöhnlich gnädig geäußert. Ja, Rangerhöhung und Orden werden wohl nicht lange auf sich warten lassen. Sie hätte vielleicht doch lieber in Hirsau bleiben sollen. Es ist der dörfliche Friede, der der Seele so gut bekommt. Und der Arbeit, danach ein Spaziergang durch die Weinberge mit Magdalene, Sibylle, die Stadt ist nix für sie. Angeblich. Plötzlich, wie er begonnen hatte, verstummte er wieder. Süß vor dem sich preisgebenden, hilflos versunken Sitzenden stehend, schaute ihn auf und ab, war nicht verlegen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass Sie so sentimentalisch sein können. Nein. Ich bin kein Deserteur am Leben, Exzellenz. Ich bin nie einer anderen Tür ausgewichen, all meine Tage nicht. Sie glauben nicht, dass ich nach meiner Tochter schauen soll. Es ist ganz und gar nicht nötig. Es muss ein rastloser Stern sein, unter dem ich geboren bin. Hat mich durch viele Länder und übers Meer gejagt und hat mich heißen allen Kreaturen Gottes und des Satans in die Töpfe zu gucken. Ab meines Souvenirs. Aber während er sich mühte, diese Souvenirs herbeizurufen, geschah es, dass sich ihm das weiße, lächelnde Gesicht des Süß mit den gewölbten braunen Augen und den üppigen Lippen verzerrte. Es geschah, dass er plötzlich ganz genau wusste, wie wenige Schritte von ihm hinter einer versperrten Tür sein Kind sich abrang, um sich schlug, mit versagenden Kräften, aussichtslos. Er sah sie. Er sah, wie die Wärme aus ihren bräunlichen, kühnen Wangen wich, wie die stark blauen Augen unter dem dunklen Haar sich stier und glasig verdrehten. Wie die Dinge heute Abend liegen, darf ich Ihnen Orden und Rangerhöhung mit aller Bestimmtheit in Aussicht stellen. Zifferscharf und sachlich klang die Stimme des Süß. Das Merkwürdige war, dass Weißensee dabei diesen Mann, der mit dem frechen und verbindlichen Lächeln vor ihm lehnte, durchaus nicht hasste. Er spielte bloß mit dem Wunsch und der Vorstellung, dass der andere so fahrig und zerrissen dasitzen möge, während er, Weißensee, lächelnd wach vor ihm stünde. Er benahm sich dann weiterhin ganz wie immer, nur war alles, was er tat und sagte, beklemmend unwirklich, wie aus dem Schlaf herausgedämpft, marionettenhaft. Auch klangen ihm alle Stimmen im Saal seltsam mechanisch und scheppernd, und die Menschen gingen puppenhaft und sehr künstlich, und alles war wie aus Wachs. Auch der Herzog, der jetzt wieder schwer und groß und mit müden, schlaffen, gelösten Gliedern mehr hinkend als sonst im Saal war, schien ihm wie eine Wachspuppe, wie hinter Rauch und Nebel. Aber dennoch gelang es ihm beim Anblick des Herzogs, eine kleine neue Hoffnung hochzuschüren. Er verjagte seine Gesichter, er hieß sein Wissen stumm sein und wollte es nicht wahrhaben. Mit einer eiligen, flatternden Bewegung raffte er den venezianischen Mantel und trat dem Herzog in den Weg. Der ganze Mann ein einziges, dringliches, flehendes Fragen, ob es vielleicht doch nicht geschehen sei, aber der Herzog sah ihn nicht. Er wollte ihn offenbar nicht sehen. Er hatte kein Auge für ihn. Er ging trotzdem Weißensee ganz nah an ihm, war starr gerade vor sich hinschauend an ihm vorbei, mit einem merkwürdig scheuen und gewalttätigen Rülpsen. Da war Weißensee auf einmal furchtbar alt und müde. Karl Alexander aber ging satt, stolz und befriedigt durch den Saal. Süß weicht ihm aus, er ist neidisch und erbittert, er weiß, Karl Alexander wird ihm jetzt die Affäre mit Magdalene Sibylle schildern, klotzig und umständlich und mit allen Details. Und er ist nicht in der Laune, sich von diesen Freuden, deren Primeurs eigentlich ihm gebührten, erzählen zu lassen. Den Gedanken daran loszuwerden, schaukelt er in den hohen Wellen seines Festes. Ihn zu feiern, dass er auf der Welt ist, seinen Geburtstag zu feiern, sind alle diese Lichter angezündet, diese schönen Damen und großen Herren gekommen. Er ist sehr hoch hinaufgelangt. Niemals stand in Deutschland ein Jude so hoch und glänzend wie ich. Und ich werde noch ganz anders dastehen. Es muss ein Adelsgesuch an den Kaiser nach Wien gehen. Karl Alexander muss es durchsetzen. Er ist mir verpflichtet. Ich muss nobilitiert werden. Dann ist meine Ebenbürtigkeit vollendet. Aber erst dann. Ich will Jude sein und bleiben. Und die Welt wird dennoch diese Ebenbürtigkeit nicht verweigern können. Unsinn, sich ducken. Mit Kaftan und Schläfenlöckchen herumlaufen wie Isaac Landauer. Oder Christ werden wie mein Bruder. Jude sein, adlig sein und Landhofmeister. und den rechten Platz im Herzogtum einnehmen. In aller Form. Vor aller Welt. Während man tanzte, füllte Süß so Herz und Ohr mit dem bunten, huldigenden Lärm. Sein Geträume kletterte hinauf an den Läufen der Geigen, die Pauken dröhnten seine Macht in den Saal, die Schönheit der Frauen, der seidene Prunk der Herren, huldigte ihm. Er schaute hinein in sein Fest, träumt seine Hofort hinein, den sehr roten Mund halb offen, ein verzücktes Lächeln im weißen Gesicht. Doch plötzlich wischt ihm ein unsichtbares, die befriedigte genießerische Sattheit fort vom Antlitz. Verfahlt das bunt rauschende Fest, wohl sieht er die Musikanten sich abarbeiten, aber er hört keine Musik mehr. Er sieht sie schreiten in einem anderen nebelhaften, grinsenden, beklemmenden Tanz. Vor ihm, seine Hand haltend, schreitet sein Oheim, Rabbi Gabriel. Hinter ihm, an seiner anderen Hand schleift, stärker hinkend, der Herzog den lahmen Fuß. Ganz vorn aber, durch viele Hände mit ihm verkettet, ist das nicht Isaac Landauer, der Kopf wackelnd dürr, in albern flatterndem Kaftan rhythmisch die Beine setzt? Hab ich ihn, Süß, wo er drin die ganze Zeit steckt? Karl Alexander hat sehr betrunken den Süß erblickt. Ein delikater Bissen. Das hat er gut gemacht, gut, dass er mir die hat eingeladen. Ich werde es ihm auch am rechten Douceur nicht mangeln lassen. Ein deutscher Fürst lässt sich nicht lumpen. Ein delikater Bisse. Und er schildert Magdalene Sibylle, malt mit seinen roten, plumpen Händen die Einzelheiten ihres Körpers, Schenkel, Brüste. Fohle, er will's, schlägt aus und bockt und beißt und glüht und ist eiskalt, wenn sie sich drei finden muss. Ja, ist wie ein See im Wald. Und Auge hat sie, des Luder. Auge. Weißt du, an was ich denken müsse, Jud? Das redest du nicht. Das redest du dein Lebtag nicht. An deinen Markus. Alle denken müsse. An deinen Zauberonkel. Auge hat sie das Luder. Der Magus. Das Erste sag ich euch nicht. Sagt er mir nicht. Der Zauberhund. Der Verfluchte. In der Tückische. Soll er's verschlucken. Soll er erwürgen, trauen, ersticken. Der Hexer, der jüdische Vermaledeite. Süß war erschreckt, sehr blass zurückgewichen, machte eine beschwörende Handbewegung, aber er brachte kein Wort heraus. Ach was? Soll es doch alle hören? Wen hat der Herzog von Württemberg zu fürchten? Mir kann einer prophezeien, was er mag. Ich fürchte mich nicht. A tempo! Ich wag's! Ich bin Karl Alexander Herzog von Württemberg und Tick von Gottes Gnaden! Ich stehe über dem Schicksal der deutschen Achill von Gottes Gnaden! Und er stand wie sein eigenes Monument. Dann fiel er zurück, lallte, lächelte. Und schlief ein. Hört nur! Ihr Masken! Ich bin gekommen. Ich, Johann Ulrich Schärtlin, einsterreiche Besitzer von 3 blühenden Manufakturen. Hört mich! Seht mich an! In Lumpen! Mein Kostüm! Da! Dieses Kleid verdanke ich den Juden, bei dem ihr hier fresst und sauft! Mitten unter die Tanzenden hatte sich ein verwahrloster Mensch in den Saal geschlichen, den die Diener einließen, weil sie wohl glaubten, er sei in solcher Maske gekommen, sei aber ein Geladener. Dieser Verwahrloste war Johann Ulrich Schertlin, der frühere Besitzer von 3 Textilmanufakturen, die ihm auf Betreiben des Süß abgenommen worden waren. In einer nahen Kneipe hatte er mit Kumpanen getrunken und während sie draußen herumkrakeelten, hatte er sich im Saal Gehör verschafft. Unterm früheren Herzog regierte eine Hure und dem jetzigen der Jud. Jawohl, da steht er, der schuld ist an der ganzen hebräischen Raub, Mord und Sauwirtschaft. Hängt den Juden, raubt ihn aus, jagt ihn fort aus seinem Haus. Hängt den Juden, raubt ihn aus. Herr Jud, lass dir das nicht bieten. Wache! Du kennst mit diesen da. Er ist ein armer verzweifelter Durchlauch. Sperrt ihn für heute Nacht ins Narrenhäusel und schickt ihn morgen heim zu seiner Frau. Und das Fest ging weiter, tobend wie ein Füllen, das ohne Reiter und Zügel übers Feld rast. Sein Gelärm drang hinaus auf die Straße, wo Johann Ulrich Schertlin weggeführt wurde. Inmitten seiner wispernden Kumpane, ernüchtert, müd, fahl, drang weiter über die Stadt, über das Land, das schlief, ächzte, sich wand, sich hin und her warf, aus dem Schlaf auffuhr, vor sich hin murmelte und wieder einschlief und weiter trug, Träume einbog in unheilschwelende Wirklichkeiten.